Ich werde es so machen, dass ich zu Menke, also Christoph Menkes Buch, versuche, also in das Buch ein bisschen einzuführen oder in die Problemstellung oder das, was er da macht. Das ist eine Zumutung für alle. Das Buch ist eine Zumutung. Das habe ich mir auch selber gesagt, deswegen kann ich es auch coram publicum so sagen. Das sage ich deshalb nicht, weil es ein Witz ist, sondern weil es von den Begriffen, die man verwenden muss und von der Explikation dessen, was man zeigen und erklären will, zum Teil hochstufig ist. Und ich habe das versucht, ich versuche das jetzt so zu machen, dass sie da reinkommen und dass wir reinkommen und alles, was unklar ist, fragen sie einfach. Also ist unklar, geht nicht, verstehe ich gar nicht und so weiter. Also das kann ich nicht alles, weil man ja auch in so einem Flow drin ist und alles findet man halt dann auch nicht raus, was unklar ist. Man ist ja selber auch nicht immer ganz klar. Das heißt, ich versuche reinzuführen und ich werde einen Teil des Vortrags auch weglassen, weil das zeitlich gar nicht passt und das gehen wir dann einfach in der Diskussion an, was wir an Fragen und so weiter haben. Mir geht es vor allem darum, dass wir reinkommen. Ich werde es am Anfang werde ich versuchen, überhaupt erstmal zu zeigen oder zu erklären, was diese Rechtskritik vor dem Hintergrund, deswegen das Marx'sche Zitat hier. Ich werde zu Marx so gut wie gar nichts sagen, ja, weil das nicht mein Thema hier ist. Das Zitat hier oben, und damit fange ich mal an, das Zitat aus der Judenfrage, das die meisten ja irgendwann schon mal gehört haben, gelesen haben oder sich sozusagen daran abgearbeitet haben, ist ja einigermaßen gängig. Das ist im Prinzip deshalb so wichtig, weil die These von Marx ja die ist, dass er sagt, es ist ja Wahnsinn, dass wir eine französische Revolution, überhaupt eine Revolution der Rechte haben, den Begriff, den Menke ja wieder aufnimmt, und dass wir zum Schluss aber, wenn wir uns anschauen, was aus der französischen Revolution wird, es eigentlich so ist, dass sozusagen die Revolution wieder eine bürgerliche oder überhaupt eine bürgerliche Gesellschaft schafft, die zum Schluss wieder in genau dort reinmündet, was Herr Land erzählt hat. Nämlich wir sind wieder sozusagen in einem Rechtsregime mit gleichen Rechten, aber eigentlich mit einer faktischen Ungleichheit. Das heißt also, Marx, das nennt Menke am Anfang, das Marx'sche Rätsel. Was ist da eigentlich falsch gelaufen? Also könnte man jetzt Marx sagen, was passiert da eigentlich? Und während Marx dann halt sagt, naja, das ist halt die bürgerliche Gesellschaft, das ist halt das Problem. Also ganz hegelianisch eigentlich, sagt Menke, ja, nee, also wir müssen uns schon mal angucken, warum ist das eigentlich ein Problem und wie kann man das verstehen? Und damit im Grunde ist man in der Rechtskritik drin, ja, also bei Menke. Und damit fange ich jetzt mal kurz an, damit wir überhaupt mal wissen, was es geht. Menke proklamiert, ich muss mal ein bisschen Licht machen, Menke proklamiert, wenn man so will, die Selbstaufklärung des liberalen Rechts durch einen Akt dialektischer Politisierung. Also der Topos liberales Recht ist für Christoph Menke eine Art Platzhalter, Chiffre für das, was wir normalerweise heute unter bürgerlichem Recht, normales Recht, Recht überhaupt verwenden. Liberal ist also im Grunde immer der Zustand dessen, was Marx mit dem bürgerlichen Recht gemeint hat. Ja? Das muss man immer schon wissen. Dialektischer Politisierung, das kriegen wir noch hin, das merkt man noch, was er da meint. Die Provokation, die Menke in Kritik der Rechte formuliert, zielt auf die Frage jeder Gemeinschaft, nämlich wie es mit der Idee menschlicher Gerechtigkeit aussehen soll. Also es geht nicht um irgendeine Gerechtigkeit, also um die Gerechtigkeit von irgendeinem Juristen oder die Gerechtigkeit von irgendeinem Schauspieler, sondern es geht um die menschliche Gerechtigkeit, die wir als menschliche Gerechtigkeit in einer Gesellschaft leben wollen. Darum geht es Menke. Ja. Das Politische wird damit zur Chiffre für das Verständnis von Freiheit und Gleichheit, das wir bis heute mit dem Konzept der Aufklärung verbinden. Menkes These ist nun aber, dass liberale Ordnung, so wie sie uns vertraut sind, also auch die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, eine Freiheit politischer Selbstbestimmung unterlaufen, ja geradezu torpedieren. Gegen Aufklärung im Gewande der Aufklärung, sagt Christoph Menke immer. Vor allem das liberale Recht, also das Recht unserer Verfassung, des Grundgesetzes und so weiter, installiere eine Kultur des politischen Desinteresses und konserviert eine privatbürgerliche Attitüde. Gegen dieses Abspannen des Politischen auf das Normalmaß des Juridischen wendet sich Menkes Intervention des Politischen. Sein Vorschlag läuft darauf hinaus, Recht und Rechtsverhältnisse, und vielleicht auch hier nochmal ein Hinweis, also Recht kann man nur in Rechtsverhältnissen denken. Ja, das ist eine Voraussetzung, die man sich immer schon, also Rechtsverhältnis heißt, es gibt immer mehrere. Das Recht ist nicht irgendwo draufgepfropft bei irgendjemandem, das steht auch nicht in irgendeinem Buch drin, sondern Rechtsverhältnisse sind immer das, was wir aus dem Recht machen. Und Verhältnisse heißt dann halt, dass wir mehrere beteiligt sind an verschiedenen Verträgen, was auch immer. Ja, das meint Rechtsverhältnisse. Also Rechtsverhältnisse anders zu verstehen. Die eindimensionale Freiheit des liberalen Rechts muss aufgebrochen werden, so Menke, und eine Kraft in Gestalt von Gegenrechten, das ist der Topos, ja, Gegenrechten, mobilisiert werden. Die Gegenrechte bezeichnen so aber den paradoxen Versuch, das Recht zu politisieren zu wollen, ohne den Anspruch auf Entpolitisierung aufgeben zu müssen. Also hier scheint was durch, was wir sozusagen einerseits die liberale Perspektive versus kommunistische Perspektive haben. Also Menkes Problem ist ja, wenn er es jetzt nicht so wie Marx machen möchte, oder wie Stuczka, der heute noch gar nicht erwähnt wurde, den man aber eigentlich neben Paschukanis erwähnen müsste, ist einer der wichtigsten, neben Paschukanis, Stuczka, die in den 20ern, 30ern gesagt haben, eigentlich müssen wir, wenn wir zum kommunistischen Recht wollen, dann müssen wir sozusagen die Gegenalternative zum Bürgerlichen sein. Und dann kommen die Probleme, die wir natürlich mit diesem kommunistischen Recht haben oder haben könnten. Und Menke will nicht in das Kommunistische reinfallen. Er will aber auch nicht rein ins Bürger, im Bürgerlichen bleiben. Er will also eine Zwischenstellung haben. Und das macht die ganze Sache so, ich will mal sagen, so tricky. Ja, also man muss immer gucken, wo ist er gerade und was bedeutet das eigentlich. Ja. Die Gegenrechte bezeichnen also den paradoxen Versuch, das Recht politisieren zu wollen, ohne den Anspruch auf Entpolitisierung aufgeben zu müssen. Sie markieren die fundamentale Umdeutung des politischen Liberalismus, also in Klammern Rawls. Kritik der Rechte. Wie verstehen wir die aktuelle Rechtskritik ein bisschen besser, wenn wir auf das liberale Deutungsschema, also ich nenne das liberales Deutungsschema, also wenn wir darauf eingehen, wir müssen uns also nochmal zurückversetzen in die Konstellation, wie ist denn eigentlich die normale Deutung einer liberalen Ideologie, wenn wir es jetzt mal mit Adorno sagen würden, ja? Gegen das sich die Intervention des Politischen bei Menke richtet. Subjektive Rechte bezeichnen danach die moderne Form des bürgerlichen Rechts. Jetzt sind wir sozusagen bei der Formgeschichte. Ja. Also alles, was sich an Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland oder Pars pro Toto abspielt, spielt sich in der Form des subjektiven Rechts ab. Ja. Dabei denken wir an die Privatsphäre ganz allgemein, an das Eigentum oder die Ausübung der Religion, verfassungstheoretisch gesprochen an den Grundrechtekatalog. Diese Rechte sind nicht Teil einer politischen Gemeinschaft in dem Sinne, dass wir sie aus der Verfassung, wie wir sie aus der Verfassung der griechischen Polis kennen. Ganz im Gegenteil, die Rechte sind, so Menke, der politischen Ordnung voraus oder sogar entgegengesetzt. Sie sind, im Sinne Webers, Machtquellen, mit denen der Einzelne imstande ist, seine Interessen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft durchzusetzen. Wir schließen Verträge, klagen Ansprüche ein oder fordern vom Staat soziale Grundsicherung und Teilhabe, die uns ein würdiges Leben ermöglichen sollen. In diesem Sinne oder in diesen Rechten kommt der Einzelne als das, was er dann ist, nämlich Privatbürger zu sich selbst. Menke spricht deshalb von dem Gegebenen. Also subjektive Rechte sind immer schon gegeben, vorausgesetzt, auf die sich der liberale Staat immer schon beziehen muss. Ich gucke jetzt mal, ob ich das Zitat von Böckenförde finde. Und jetzt gibt es ein Zitat von Menke. Der liberale Staat ist der Staat, für den die Freiheit des Einzelnen eine Voraussetzung ist, von der er abhängt. Aber zugleich ist es der Staat selbst, der diese Voraussetzung macht, der sich die Freiheit voraussetzt. In der liberalen Voraussetzung der Freiheit steckt ein unaufhebbarer Doppelsinn. Die Freiheit des Einzelnen ist die Setzung und das Voraus des Staates gleichzeitig. Mehr noch, die Freiheit des Einzelnen ist das Voraus des Staates, das, was den Staat vorausgeht, als und durch dessen eigene Setzung. Zitat Ende. Das Zitat von Böckenförde, das kennen die meisten mit dem ersten Satz. Ja. Also, der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und dann ist es entscheidend, was danach kommt. Den ersten Satz kennen alle, den zweiten Satz kennt niemand mehr. Das ist aber der wichtige Satz. Der erste ist eine Petitesse, ja, das ist ja logisch. Was soll es denn? Das zweite ist interessant, das ist das große Wagnis, dass er um der Freiheit willen eingegangen ist. Und Menkes Deutung ist eben die, dass er sagt, es geht nicht nur darum, dass wir diese subjektive Rechte haben als Form, sondern der Staat, der bürgerliche Staat von 2018 ist der Staat, der selber festgelegt hat, dass es diese Rechte so geben soll und er setzt sich voraus. Das heißt, er sagt, um meiner Garantie willen und um der Garantie der Individuum und unser Willen soll es so sein, dass diese Rechte immer schon bestehen, bevor der Staat überhaupt als Staat zu denken ist. Und das ist das typische liberale Projekt, was wir, ich sag mal, wahrscheinlich schon bei Hobbes, aber jedenfalls seit Locke kennen, ja, einschließlich Kant. Ja, das angeborene Recht ist nur eines, nämlich das der Freiheit. Subjektive Rechte bestimmen das Legitimationsniveau. Also das, wie wir heute umgehen, in diesem Stand, wenn wir Staat, wenn wir rechtlich damit umgehen. Aber auch die Dynamiken liberaler Ordnungsökonomien. Was das heißt, sehen wir vor allem dort, wo, wenn von einem Herrschaftsstaat oder einer Regierungsmacht die Rede ist, die man auf Abstand halten oder gegen die man sich zur Wehr setzen müsse und wo im Gegenzug eine bürgerliche oder Zivilgesellschaft in Stellung gebracht wird, um den Staat immer wieder aufs neue Freiheitsräume, das heißt Bereiche individueller Selbstbewirklichung abzutrotzen. Also das, was wir heute im Prinzip als negative Freiheit, also bei Josiah Berlin und so weiter kennen, nämlich in der Regel definieren sich die meisten von uns so, dass sie sagen, also ich möchte meine Privatsphäre haben und da hat der Staat nichts drin am Schaffen. Ja? Also schon Wohnung, Sie kennen das immer in den Debatten, wenn es um Überwachung geht und so weiter, da wird immer die Debatte geführt, wie weit darf der Staat eigentlich in die Privatsphären, Wohnungsüberwachung und so weiter eingreifen und so weiter. Und der ständige liberale Topos ist, negative Freiheit heißt, wir halten uns den Staat oder wie wir es immer, oder der Knechtstaat oder was auch immer, wie auch immer benannt wird, vom Hals. Ja? Und das meint man, wenn man davon spricht, dass das heute eigentlich das ist, was wir sagen, wir haben die Rechte, der Staat hat diese Rechte zu achten. Ja. So, jetzt kurz zu ein paar einzelnen Fragen noch bei Menke. In dieser bereinigten und gleichzeitig funktionalen Form ist das Recht heute Gegenstand der Rechtswissenschaft und Gesetzgebung und Rechtsanwendung. Also der Jurist interessiert sich natürlich nicht für das, was hier Menke macht, sondern der sagt, ich wende einfach das Recht an, was im Gesetzbuch drinsteht. Da habe ich schon genug zu tun. Ja. Es ist ein Rechteermöglichungsrecht. Aber eine solche Bestimmung des Rechts dokumentiert für Menke gerade die Ambivalenz liberaler Gesellschaften. Wir können auch sagen, das Recht ist nicht die Lösung, sondern das Recht ist das Problem. Sie, die Gesellschaft, emanzipiert den Einzelnen zum freien Subjekt, ohne noch den Grund für diese Freiheit angeben zu können. In ihren privatisierten und autonomisierten Selbstbezogenheiten verlieren diese Gesellschaften den kulturellen Horizont, der sie umgibt, aus dem Blick. Sie verstehen ihre eigenen Voraussetzungen, das Ethos, nicht mehr. Liberale Ordnung und ihre Theoretiker haben sich in den rechtlich beruhigten Zonen demokratischer Gleichheit eingerichtet. Zitat, die Grundbestimmung der liberalen Regierungsform ist die Regierung durch gleiche subjektive Rechte. Zitat Ende. Menke kontert mit der Idee, und das ist jetzt das Entscheidende, Menke kontert mit der Idee einer dialektischen Repolitisierung, mit einer Revolution der Rechte in Gestalt der Gegenrechte. Wie kann man das verstehen? Das Ziel dieser Revolution der Rechte können wir vorwegnehmen. Es besteht in einer neuen Gerechtigkeit des Rechts und der Rechte. Angesprochen ist hier ein Begriff des Rechts, der das Private und das Politische, Aktivität und Passivität im handelnden Subjekt vermittelt. Das heißt also, Menkes Twist ist im Grunde, dass er sagt, wir haben nicht einerseits eine Privatsphäre und eine politische und man versucht immer beide Sphären irgendwie miteinander abzugrenzen, sondern Menke sagt, das geht durch das Subjekt durch. Ja, und das Subjekt muss, das ist eine Herausforderung für das Subjekt, dass sich im Klaren sein muss, es kann nur bestehen als politisches Subjekt, wenn es sich im Klaren ist, dass das Privat und das Politische durch ins Durch geht. Deswegen sagt er auch, das moderne Subjekt ist ein gespaltenes Subjekt. Das begriffliche Fundament bildet die Semantik des Sklavenaufstands. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, aber wenn man in das Buch reinliest, dann kommt hinten so auf Seite 300 und irgendwas, zieht Menke dann Nietzsche aus dem Hut. Aus der Genealogie Moral was er da macht ist, Nietzsche entwickelt ja dort so das Verhältnis von Herrenmoral und Sklavenmoral, dazu sage ich jetzt nichts, und Menke nimmt sich das und sagt, das Verhältnis von Herr und Knecht ist etwas, was man ja schon bei Hegel in der Phänomenologie kennt, was er jetzt sozusagen aufnimmt und sagt, okay, vielleicht hilft uns das eigentlich, moderne Form von Politisierung und Privatisierung anders zu verstehen, wenn wir uns diese nietzschische Form des Sklavenaufstands, des Sklaven im Verhältnis zum Herrn genauer überlegen. Zitat, die Revolution der Gleichheit muss radikaler, nämlich an der Wurzel ansetzen. Sie muss den Unterschied von Herren und Knechten, von Sklaven und Herren, den Begriff des Herrn und den Begriff des Knechten abschaffen. Sie muss ein Subjekt denken, das weder Herr noch Knecht ist, dessen Passivität nicht knechtisch ist, weil sie frei gewollt ist, und dessen Aktivität nicht herrisch ist, weil sie keine freie Schöpfung ist. Also die Idee ist im Grunde zu sagen, also wenn wir passiv sind, wenn wir uns als Private verhalten, dann verhalten wir uns, weil wir das politisch denken. Wir denken uns politisch und weil wir uns politisch denken, reflektieren wir auch die Möglichkeiten des Privatseins oder des vom politischen Abstehenkönnens. Aber es ist nicht so, dass es das Private nur gibt, weil wir eine Grenze zwischen dem Privaten und dem Politischen haben. Das Subjekt der Rechte ist ein aktives und passives zugleich. In der neuen Verknüpfung von Aktivität und Passivität, von Teilhabe und Enthaltung sieht Menke das Potenzial, die Antipolitik der bürgerlichen Gesellschaft von 2018, die einseitige Privatisierungslogik der Rechte zu überwinden. Funktionieren soll das durch eine Reflexion auf das Urteilsvermögen der Subjekte oder die Urteilskraft. Die Urteilskraft der Subjekte gründet danach in einer Wechselbeziehung von bewusstem Rückzug und politischer Selbstregierung. Die Annahme einer Freiheit, die nicht eine Form menschlicher Selbstbestimmung verabsolutiert, unterläuft die traditionellen Deutungen politischer Philosophie, die entlang der Demarkationslinien von bürgerlicher Resignation und kommunistischer Radikalisierung verlaufen. Der Einzelne entscheidet sich also, kein aktiv Urteilender, kein sozial Handelnder sein zu wollen. Aber diese Entscheidung, das ist die Wollte, beinhaltet zugleich die innere Bedingung zur gelingenden Urteilskraft. Menke will uns davon überzeugen, dass in der selbstgewählten Passivität, also dass wir Private sein wollen, weil wir Politische sind, eine befreiende Kraft, eine beunruhigende Sinnlichkeit beschlossen liegt, die letztlich mit Erfolg das gängige Verständnis rational-liberaler Handlungs- und Teilhabekonzepte über sich hinaustreibt. Zitat: Das neue Urteilen ist materialistisch, weil es das sinnliche Empfinden nicht als Rohmaterial für begriffliche Optionen versteht, sondern als treibende Kraft, als vitale Kraft begreift. Aber zugleich ist der Materialismus des neuen Urteilens dialektisch. Nicht positivistisch, also nicht wie das liberale Recht, weil es in seinem Vollzug die treibende Kraft des Sinnlichen nicht etwas Gegebenes, seine äußere Voraussetzung, sondern ein Moment ist. Also es ist ständig in Bewegung, das ist dynamisch. Wie viel Zeit habe ich noch? 12 Minuten. Ah, super. Bitte? Okay. Wir können es auch anders formulieren. Die Urteilskraft des Subjekts ist nichts, was in sozialen und juridischen Praktiken, also dem, wie wir normal leben, in der Form, in der wir juristische Verträge schließen und so weiter, klagen etc., was diesen Praktiken nur gegenübersteht. Wir sollten uns nicht so verstehen, als wenn das Recht nur regulierend auf uns einwirkt. Also das Recht ist nichts Fremdes. Vielmehr bewirkt gerade auch das erlebende, empfindende, erleidende Individuum, der Sklave in Klammern, eine Eigendynamik des politischen Urteilens und damit eine neue Verfügbarkeit des Rechts und der Rechte. Die Normativität des Rechts, also das, was wir als handlungsleitend anerkennen, also das, wo wir sagen, also so wollen wir sinnvoll miteinander umgehen, ist insofern nichts Feststehendes oder gerade Gegebenes, sondern beruht auf einem Akt authentischer Selbstsetzung, Urteilskraft, einen Prozess des willentlichen Hervorbringens, und zwar durch das Subjekt selbst. Das ist der Begriff der Gegenrechte. Nichts anderes. Die Revolution der Rechte im Recht. Gegenrechte stehen auf der Grenze. Sie sind eine Gestalt des liberalen Rechts und der Widerspruch gegen die Macht des Positivismus. Und zwar des positiven bürgerlichen Rechts. Sie sind affirmativ und subversiv. Sie organisieren die Nichtteilnahme, die Passivität an der Regierung. Die Regierung der Gegenrechte, so Menke, ist die widerwillige Regierung. Mit dieser Regierung wider Willen sind wir im Zentrum des neuen Rechts angelangt. Also das, was Menke meint, was man überhaupt machen kann, ja, wenn man Recht nicht grundsätzlich abschaffen möchte. Denn die Pointe dieser Rechtskritik besteht gerade darin, Raum für eine gerechte Ordnung zu schaffen, in der, Zitat, alle die Macht der Teilnahme haben, also politisch sein zu können, und jeder das Gegenrecht des Ohnmächtigen hat, in Klammern des Sklaven. Es ist die Einsicht, dass sich Gerechtigkeit, anders als das bürgerliche Recht behauptet, nicht unpolitisch herzustellen ist. Gegenrechte sind also dazu da, die ebenso unvermeidliche wie notwendige, jetzt kommt's, Spaltung des Subjekts, so wie Mencke sagt, die Gerechtigkeit der Spaltung durchsetzen zu helfen. Also vielleicht nochmal, das ist mir schon wichtig. Also Mencke meint nicht, dass das irgendein Nebeneffekt ist. Anders bei Honneth beispielsweise. Ja? Also Mencke meint nicht, dass es irgendein Effekt ist, dass wir so eine Spaltung in uns haben. Oder dass wir dieses Problem haben, also sozusagen die Lösung ist das Problem und das Problem ist die Lösung. Ja? Also dass das durch uns durchgeht. Das ist nicht ein Nebeneffekt. Sondern wenn man modernes Recht nicht bürgerlich, rein bürgerlich denken will, gibt es keine andere Chance, als es so zu denken. Keine andere, meint Mencke. Gegenrechte artikulieren damit das Versprechen der kulturellen Revolution, dass es auch im Recht denkbar ist und denkbar sein muss, gleichzeitig Befürworter der Nichtteilnahme und Akteur des Politischen sein zu können. Das Subjekt mutiert zum, und jetzt sozusagen in rousseauischer Semantik, politischen Bourgeois oder zum bourgeoisen Citoyen. Zitat, ein Subjekt zu sein heißt Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer in einem zu sein. Ein Subjekt zu sein heißt gespalten zu sein. Deshalb besteht die Gerechtigkeit des neuen Rechts darin, die Spaltung des Subjekts zu sichern, indem es die Spaltung des Sozialen in sich hervorbringt. Zitat Ende. So weit, so gut. Also der Hintergrund ist Marx, das liberale Recht als Folie und dann zu sagen, die Art und Weise, wie das liberale Recht per se eine Politisierung der Entpolitisierung betreibt, die muss sozusagen nicht rückgängig gemacht werden, sondern über die muss man hinausgehen. Und die Gegenrechte sind die These, so Menkes These, sind genau das, mit der das möglich sein soll. Jetzt könnte man viel dazu sagen, was einem alles da merkwürdig erscheint oder auch nicht. Ich werde nur auf eins aufmerksam machen, was dann auch sozusagen überleitet zum zweiten Referat. Das Problem, was Mencke natürlich umgehen will und was meines Erachtens trotzdem schwierig ist, ist, wie kriegt man das hin, dass das nicht ein Kippen wird, entweder wieder zurück ins Bürgerliche oder ins total Politisierende. Ja? Also das Problem ist, wie dieser Politisierungsdiskurs die Eigendynamik und vor allem die Selbstbegrenzung des Regierens, nämlich des politischen Regierens, effektiv zur Sprache bringt. Das betrifft besonders den gezielten Übergriff des Politischen auf das Recht in Form der Rechtszerstörung. Also kann Mencke ein plausibles Argument bringen, wie sozusagen in der Logik der Politisierung, also in der Spaltung, dass wir da nicht auf einmal in eine Politisierungsdebatte, Diskurse reingehen, ja, oder Dispositive, wenn man es mit Foucault sagen möchte, die zum Schluss das von innen her das Subjekt zerstören, ja. Das betrifft besonders den gezielten Übergriff des Politischen auf das Recht in Form der Zerstörung, habe ich gerade gesagt, also die Vernichtung jeglichen Schutzes durch die Willkür der Revolte. Ja? Man denke nur an die Grand Terreur der Jakobiner. Ja? Man kann das im Grunde schon mal durchspielen. Da wehrt sich Mencke immer und sagt, ja, das ist Quatsch. Ja? Also er macht ja keine Revolution, wo das Recht weg ist, sondern er macht eine Revolution des Rechts. Ja? Weiß ich nicht, ob das wirklich trifft. Ja? Aber jedenfalls, und dann kann man natürlich dran denken, wie ist das zum Beispiel mit der Radikalisierung der Politik bei Lenin, ja, und der Partei Neuen Typs. Also, oder die Partei hat immer recht, ja, kenne einige noch. Oder eben, und das ist dann schon der Schritt zu Schmidt, wie weit geht es eigentlich noch, bis sozusagen die Totalisierung des Politischen anfängt, ja. Das muss dann nicht unbedingt Schmidt sein, aber wo sind die Grenzen der Totalisierung durch das Politische, ja. Mencke diskutiert zwar die Radikalisierungstendenzen kommunistischer Politikverständnisse, also da geht es um Lenins Staat und Revolution, ist aber offensichtlich der Überzeugung, dass Ähnliches für das neue Recht nicht zu befürchten ist. Ob das allerdings der Fall ist, hängt wesentlich davon ab, ob die Sphären des Politischen und des Rechtlichen, also die Spaltung, zueinander bestimmt werden können und wie. Gerade dadurch, dass das neue Recht die traditionelle liberale Ordnung dynamisiert und dynamisieren soll, besteht nun aber die Gefahr, dass aus der Affirmation des Politischen eine Marginalisierung des Rechts folgt. Spitzen wir das Problem nochmal zu, also das Problem der Politisierung. Wenn das Recht nicht per se in Frage gestellt wird, und Mencke sagt eindeutig, also Recht soll sein. So jedenfalls muss ich Mencke verstehen, wenn also die idealtypische kommunistische Alternative nicht zur Debatte steht. Es geht also nicht um das kommunistische Modell, auch nicht als Übergangsrecht. Also anders als jetzt bei Bei Paschukanis vielleicht. Welche Durchschlafkraft soll mit dem Gesetz, mit der gesetzessubversiven Regierung der Gegenrechte verknüpft sein? Also wie muss man sich das vorstellen, womit wir dann im Grunde schon uns langsam auf dem, auch den Bereich rein bewegen? Wie denkt man sich das eigentlich in einer Gesellschaft 2018? Ja? Menke argumentiert doppelbödig. So verweist er auf ein strikt herrschendes Grundgesetz, um im Gegenzug genau diesen Rekurs zu relativieren. Denn die Gerechtigkeit, Zitat, die Gerechtigkeit der Spaltung verlangt den Bruch in, nicht mit der Gesetzesform. Nochmal. Die Gerechtigkeit der Spaltung, also die Gegenrechte, verlangen den Bruch in, nicht mit der Gesetzesform. Weil es für das neue Recht kein positiv Gegebenes gibt, das sich durch Gesetze begrenzen und dadurch fixieren lässt, können seine Gesetze auch keine Selbstständigkeit gegenüber der politischen Selbstregierung gewinnen, die der Praxis immanent ist. Weiter. Jede ihrer Entscheidung begründet sich in einem Gesetz, also die Entscheidung durch die Gegenrechte. Keine ihrer Entscheidung befolgt ein Gesetz. Schaffe ich. Das neue Recht ist gesetzesförmig und gesetzesuntreu zugleich. Aber Menke geht sogar noch einen Schritt weiter. Wie schon in früheren Arbeiten verbindet er die Rechtskritik mit dem Gewaltgrund und der, wie er sagt, Machtlosigkeit des liberalen Rechts. Es ist die alte Debatte über die Latenz der Gewalt, der mythischen Gewalt in jeder rechtlich begründeten Ordnung, wie wir sie seit Georges Sorel, Walter Benjamin und jüngst bei Derrida und Agamben finden. Menke pointiert, und deswegen will ich das noch sagen, Menke pointiert diesen Gedanken, indem er das neue Recht, also die Gegenrechte, gegen das Gewaltmonopol, also gegen die Herrschaftskonzeption des liberalen Staates in Stellung bringt. Also soweit geht er dann schon. Ja? Zitat, die Gewalt der rechtlichen Gewalt ist ihre Unbegrenztheit und Unkontrollierbarkeit. Also die Gewalt des Staates und des bürgerlichen Rechts ist die Gewalt ihrer Unbegrenztheit und Unkontrollierbarkeit. Denn seine Gewalt unterliegt einem Wiederholungszwang, den das Recht nicht zu unterbrechen vermag, das bürgerliche Recht, weil dieser Zwang sein Wesen ausmacht. Das neue Recht gibt da das bürgerliche Programm auf. Gegen die Gewalt überhaupt, zu sichern. Aber gerade indem das neue Recht die Gewalt der Veränderung ausübt, bricht es den mythischen Wiederholungszwang, dem alle Rechtsgewalt bisher unterliegt. Denn als Verändernde denkt die Gewalt jedes Mal, dankt die Gewalt jedes Mal mit dem Erreichen ihres Ziels ab. Die Gewalt des neuen Rechts ist die Gewalt der Befreiung. Das ist ein Zitat von Lenin. Wir können das in eigentlichen Affront, damit komme ich zum Schluss, wir können das in eigentlichen Affront, die Provokation des Politischen nennen bei Menke. Gleichzeitig verweist die hier annoncierte Revolution der Gerechtigkeit, die Gewalt der Befreiung, auf ein verborgenes und vielleicht auch deshalb nicht geklärtes Problem, nämlich welches normative Projekt die Gegenrechte eigentlich anvisieren. Sind sie auf eine wie auch immer vorgestellte gesellschaftliche Utopie gerichtet? Wenn sie bereits vorhandene Gestaltung des Sozialen mobilisieren wollen, wie werden diese normativen Potenziale mit der Revolution der Rechte eigentlich verbunden? Wie ist das Subjekt der Gegenrechte zu denken, das Träger dieser Idee ist, wie ein Gegenrechtestaat, der sie verwirklichen soll? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo. Während hier umgebaut wird, würde ich einfach kurz schon mal Ingo Elbe zu meiner Rechten vorstellen. Ingo Elbe hat in Bochum Philosophie, Geschichte und Sozialpsychologie studiert. 2008 zur Marx-Rezension in der BRD promoviert. Und 2015 wurde er mit einer Arbeit zu den Paradigmen anonymer Herrschaft habilitiert. Momentan arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent an der Karl von Ossietzky-Uni in Oldenburg am Institut für Philosophie und ist Mitherausgeber der Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie. Er ist nach wie vor, soweit ich das gesehen habe, Mitbetreiber der Roten Ruhr-Uni Bochum. Dort finden sich auch viele seiner Texte, wenn man die online auch nochmal suchen will. Dort hat er zum Beispiel Texte publiziert zu Marx, zur Entfremdung, zu Paschukanis oder auch zur materialistischen Staatstheorie. Und den an marxischen Debatten interessierten und auch an der neuen Marktlektüre Interessierten dürfte vielleicht noch die Debatte, die damals in der Zeitschrift Prodomo ausgetragen wurde, zu Marxismus, Mystizismus ein Begriff sein. In den letzten Jahren hat er sich vor allem Politik oder politwissenschaftlichen und philosophischen Fragen gewidmet, zu Hannah Arendt und Carl Schmitt geforscht und zur Rechtstheorie auch publiziert. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass unlängst in der Zeitschrift Sans Phrase sein Text zur postmodernen Querfront, eine Kritik am Verständnis des Politischen, bei Chantal Mouffe und Ernesto Laclau erschienen ist. Und heute wird er zum Rechtsdenken von rechts referieren. So viel erstmal zur Vorstellung. Herzlich willkommen. Ja. Gut, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Auch mein Vortrag ist eigentlich viel zu lang, deswegen werde ich nicht alle Folien hier euch präsentieren. Gut, es soll ja, wie schon erklärt wurde, um die problematischen Seiten einer Rechtskritik gehen. Ich meine, das könnte man direkt auch an den kommunistischen Rechtskritiken machen. Denn auch bei Pashukanis findet man meines Erachtens totalitäre Elemente. Aber es ist vielleicht gar nicht uninteressant, eine andere rechtsinfragestellende Tradition sich anzuschauen, nämlich die Rechtskritik von rechts. Im Gegensatz jetzt zu der Einleitung von Thomas werde ich nicht nur faschistische Positionen darstellen, sondern ich werde erstmal allgemein meines Erachtens allgemeine Muster einer Rechtskritik von rechts, wie auch immer das jetzt dann inhaltlich aufzufassen ist, darstellen. Und dann werde ich in drei ganz kurzen Teilen zwei verschiedene Positionen vorstellen und eine Diagnose. Die erste Position wird die eines klassischen Konservativen sein, nämlich von Joseph de Maistre, einem französischen katholischen Gegenrevolutionär aus dem 18. Jahrhundert. Die zweite Position wird die von Carl Schmitt sein, weniger sein Begriff des Politischen im engeren Sinne, sondern seine Verfassungslehre. Und die dritte Position wird eine Diagnose sein, die von Michael Hirsch und Ingeborg Maus, die These vertritt, dass es eine gewisse latente Kontinuität der Rechtskritik von rechts auch nach 1945 gibt. Zunächst einmal meines Erachtens, was sind die allgemeinen Muster der Rechtskritik von rechts? Die Rechtskritik von rechts kritisiert allgemein willkürliche, abstrakte, universalistische und individualistische Normierung. Also die Kritik ist, ja, das bürgerliche Recht, jetzt auch hier, wie das gerade schon dargestellt wurde im Vortrag, das liberale, subjektive Recht, das ist abstrakt, willkürlich und individualistisch. Das wird als ein Kritikpunkt wahrgenommen. Gegen diese abstrakte, individualistische und universelle Form des Rechts wird das Leben, das Sein oder die Gemeinschaft gestellt. Ja, das sind hier die Punkte. Das heißt, die Rechtskritik, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, die Rechtskritik von rechts begreift sich als Ausgang einer Kritik des Rechts vom Sein, vom Gegebenen, von einer konkreten Ordnung. Deswegen kann man auch sagen, dass die Rechtskritik von rechts sich als konkretes Ordnungsdenken begreift. Das ist ein Begriff von Carl Schmitt. Ich denke aber, dass diese Formulierung auf die gesamte Rechtskritik von rechts zutrifft. Wie begreift jetzt allgemein diese Rechtskritik das Recht? Es ist nicht einfach eine abstrakte Negation des Rechts. Das heißt, rechte Positionen behaupten nicht, dass sie eine rechtlose, rechtsfreie Gesellschaft wollen, sondern sie versuchen, das Recht neu zu konzipieren und sozusagen von einer anderen Position aus zu thematisieren und gegen liberales, bürgerliches Recht zu wenden. Die zentrale Argumentation scheint mir hier die Physis-Ethos-Nomos-Struktur des Rechts zu sein, wie ich es nenne, mit den vornehmen griechischen Begriffen. Was ist damit gemeint? Diese rechten Positionen haben immer eine dreistufige Argumentationskette. Das heißt, sie gehen von der Physis aus. Physis ist der klassische griechische Begriff für das, was gewachsen ist und nicht vereinbart. Das heißt, Physis ist der Rechtsgrund und Physis bedeutet, das kann alles Mögliche bedeuten, das sind die unverfügbaren Formen des Seins. Diese unverfügbaren Formen des Seins können sein die Physis eines Volkes, physiologische Abstammung, also dieses Phantasma der Abstammungsgemeinschaft, kann aber auch Klima sein, kann Ökonomie sein, kann Geopolitik sein. Das ist sozusagen ein sehr, sehr weiter Begriff. Wichtig ist nur, dass Physis bedeutet, es gibt unverfügbare Formen des Seins. Die sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Rechts, von Rechts. Auf diesen unverfügbaren Formen des Seins ruht eine gemeinschaftsbezogene Alltagssittlichkeit. Das ist die Ethos-Ebene. Ja, Ethos als Sittlichkeit, als Gewohnheit, aber auch als der Ort, wo man wohnt. Ethos ist immer partikular, das heißt, es ist immer ein konkreter Ort und ein Ethos einer konkreten Gemeinschaft. Und diese Ethos-Struktur beinhaltet einen kulturellen Wachstumscode, der einer bestimmten partikularen Gemeinschaft zugehört. Dieser Wachstumscode steht am Anfang jeder Gemeinschaft. Das heißt, die unverfügbaren Formen des Seins bestimmen eine bestimmte ethische Gemeinschaftssittlichkeit, die wiederum eine bestimmte teleologische, zielgerichtete Entwicklungsstruktur hat, einen Entwicklungscode, der am Anfang der Gemeinschaft festgelegt ist. Aus diesen Elementen entsteht dann die Nomos-Struktur, also das, was sozusagen vereinbart ist und nicht gewachsen. Ja, also Nomos als das, was die Menschen setzen, das gesetzte Recht, das positive Recht, alle Elemente von geschriebener Verfassung und so weiter. Also diesen Dreischritt, Physis, Ethos, Nomos, findet man meines Erachtens in allen diesen rechten Positionen. Ich werde das gleich noch mal kurz anhand von Demestre und Schmidt erläutern. Die Erkenntnisform dieses gemeinschaftsbezogenen Rechts ist, wie Schmidt sich ausdrückt, die existenzielle Teilhabe oder wie Demestre und Konservative generell und auch Rechtspopulisten heute sich ausdrücken, der gesunde Menschenverstand. Das heißt, wie erkenne ich, welches Recht eine bestimmte Gemeinschaft hat, indem ich Teil der Gemeinschaft bin, teilhabe und indem ich mich an das gesunde Volksempfinden des einfachen Mannes, der einfachen Frau auf der Straße wende. Dieses Recht wird eher erfühlt. Es ist eher etwas Selbstverständliches, als dass es wissenschaftlich beschrieben, als dass es sozusagen abstrakt dargestellt wird. Der Konservatismus hat verschiedene Elemente, die damit verbunden sind, nämlich Partikularismus, Traditionalismus, Kollektivismus und Anti-Egalitarismus. Ich hatte das ja schon erwähnt, diese unverfügbaren Formen des Seins, die sich in eine gemeinschaftsbezogene Alltagssittlichkeit übersetzen, die sich dann wiederum in eine positive Rechtsstruktur umsetzen, sind partikulare Normen einer Gemeinschaft, der Ort, wo man wohnt, wo man verwurzelt ist. Das heißt, hier geht es nicht um ein menschenrechtliches Denken oder um universalistische Argumentation, sondern um partikularistische. Auch, ich erwähnte gerade auch schon, der Entwicklungscode, der sozusagen die Alltagssittlichkeit und dann die Rechtsform bestimmt, ist am Anfang jeder Ordnung gegeben, am Anfang jeder Gemeinschaft. Das ist sozusagen so ein Entwicklungspfad, der da vorgegeben ist. Das heißt, wir haben hier den Gedanken, dass die Tradition, das, was gewesen ist, das, was kommt, in einer zentralen Weise vorherbestimmt. Wenn man so will, mit Marx kritisch formuliert, die Herrschaft der Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft. Kollektivismus, die Individuen sind Ausdrücke und Träger dieses kulturellen, alltagssittlichen und dann letztlich rechtlich kodifizierten Entwicklungscodes und nur dieses partikularen Codes. Das heißt, sie sind mehr oder weniger vollständig bestimmt durch diese Gemeinschaftsstruktur. Und Anti-Egalitarismus, das ist dann die Variante des Individualismus im rechten Denken. Das ist nämlich nicht nur kollektivistisch, sondern auch individualistisch, aber eben anti-egalitär individualistisch. Es gibt große Individuen, es gibt innere Ordnung der Ungleichheit, die natürlich sind, und Ordnung der Ungleichheit zwischen meiner Gemeinschaft und der Gemeinschaft der anderen. Das heißt, meine Gemeinschaft ist immer hierarchisch und ungleich, und die meine Gemeinschaft im Verhältnis zu den anderen Gemeinschaften ist ungleich. Innerhalb der eigenen Gemeinschaft gibt es dann die großen Individuen und diejenigen, die sozusagen die Masse sind, die von den großen Individuen geleitet werden. Die zentrale These, die ich jetzt hier wirklich nur thesenhaft bringen kann, meines Vortrags, könnte lauten, dass es eine Kontinuitätslinie dieses Denkens vom klassischen Konservatismus über den Faschismus bis in den Postfaschismus gibt. Ich will das jetzt hier abkürzen. Ich will jetzt kurz noch etwas zur ersten Position sagen. Also, was kann man von diesem Joseph de Maistre lernen? Ein klassischer katholischer Gegenrevolutionär. Ich kann euch allen die Schrift von der Souveränität empfehlen, der La Souveränité von 1794. In dieser Schrift hat man so eine Art komprimiertes Programm des klassischen Konservatismus. Wie argumentiert de Maistre hier? Im Grunde genommen ist es eine Darstellung dessen, was ich hier gerade schon beschrieben habe. Er geht davon aus, dass die Verfassungen, wie er sagt, so wenig das Werk der Menschen sind wie ihre Sprache. Das heißt, Menschen leben für ihn immer schon unter sozialen, ihnen vorgegebenen und nicht selbst gewählten Bedingungen. Das ist gerichtet gegen den Kontraktualismus, also wie er liest es empirisch, ja, die Menschen finden sich zusammen, die Individuen kalkulieren rational, was besser wäre, und sagen, die politische Herrschaft ist besser als keine politische Herrschaft, und das machen sie aus rationalen, eigeninteressebezogenen Kalkülen heraus, und dann verabreden sie sich, einen Staat zu gründen. Das ist natürlich ein gewisses Zerrbild des Kontraktualismus, aber so wurde das zu dieser Zeit vom Konservatismus verstanden. Das heißt, er sagt, die Liberalen unterstellen, dass die Gesellschaft Nomos ist, verabredet und nicht gewachsen. Und ich sage dagegen, schaut euch doch mal an, wo sind denn diese Verträge, die die Staaten gründen? Die gibt es doch gar nicht. In Wirklichkeit ist die Gesellschaft gewachsen und nicht vereinbart. Das bedeutet für ihn auch, dass die Verfassungen natürlich sind, und der nächste Schluss ist daher göttlichen Ursprungs. Das ist der klassisch-theologische Gedanke bei ihm. Gott hat, wie er sagt, die Natur einer Sache, das Wesen einer Gemeinschaft, dieser Gemeinschaft in ihren Charakter gelegt, in ihre Volksseele gelegt. Und das Wesen einer Gemeinschaft ist die identitätsbestimmende Eigenschaft einer Gemeinschaft, die zugleich ein Keim ist, der unter gewissen Bedingungen sich entwickeln kann zu einer erwachsenen Nation. Er spricht von Kindsvölkern, von der Jugend der Völker und von erwachsenen Völkern. Mannesalter, sagt er. Natürlich. Man sieht, das Paradigma dieses Denkens ist ein pseudobiologisches. Wir haben hier immer biologische Metaphern, Keim, Pflanze, Wachstum. Und das ist gerichtet gegen die mechanischen Metaphoriken des liberalen Kontraktualismus, gegen Uhrwerk, Intention, Rationalität, Konstruktion. Das heißt, de Maistre schließt von den kontingenten, nicht selbst gewählten Bedingungen, unter denen die Menschen immer schon leben und gelebt haben, auf einen unverfügbaren, göttlichen, geoffenbarten und gesollten Ursprung dieser Bedingungen, und von diesem Ursprung, der Gott gegeben ist, wiederum zurück auf die Legitimität gegebener Normordnung. Also er macht sich sehr geschickt, und das ist der rationale Gehalt des Konservatismus, zunutze, dass gesellschaftliche Verhältnisse eben in Gänze nicht verabredet sind, sondern dass sie etwas haben, was man heute Emergenz nennt oder was auch in Form von Entfremdung, von Verselbstständigung, von Unkontrollierbarkeit beinhaltet. Aber diese Form von nicht gewählt, selbst gewählten Bedingungen, unter denen wir leben, zunächst einmal, diese nicht selbst gewählten Bedingungen werden naturalisiert und spiritualisiert. Ja? weil wir in Gesellschaften und Gemeinschaften leben, die wir nicht unter unserer Kontrolle haben. Deswegen ist das nicht von den Menschen bewusst gemacht, sondern natürlich, Physis. Und das, was nicht von den Menschen gemacht ist, ist von Gott gemacht. Also eine Spiritualisierung. Die paradoxe Idee, die dahinter steckt, ist ein mittelalterlicher Gedanke, ens et bonum convertuntur, also dass das Sein und das Gute ineinander übersetzbar sind. Da sagt er nämlich, Zitat, was ist, ist gut. Was man glaubt, ist gut. Alles ist gut, außer den sogenannten Schöpfungen des Menschen. Und hier kommt dann genau der Punkt rein. Der Konservatismus will ja bestimmte Formen von Recht kritisieren und diese Schöpfungen des Menschen sind dann das liberale Recht oder die Französische Revolution in diesem konkreten Punkt. Das heißt, der Grundgedanke ist der, zu sagen, es gibt eigentlich eine für jede Nation vorhergegebene Form von Alltagssittlichkeit, von Sein, bestimmt durch Abstammung, durch Geologie, durch Klima, durch Ökonomie. Diese Form des Seins haben die Menschen nicht selbst gewählt, sie werden immer schon hineinsozialisiert. Weil sie diesen nicht kontrollierten, verselbstständigten Bedingungen, die sie vorfinden, weil sie da hineinsozialisiert werden, ist es auch immer so. Das heißt, sie können das nicht verfügbar machen, diese Bedingungen. Und weil es unverfügbar ist, ist es Gott gewollt. Und weil es Gott gewollt ist, ist es gut. Jeder Versuch, das zu ändern, willkürlich, abstrakt, durch die Setzung abstrakter Rechtsnormen, die, zum Beispiel die Proklamation der Menschenrechte, die ständische Ungleichordnung aufhebt, bedeutet eine Form von Vergeblichkeit, ja, das ist die Vergeblichkeitsthese. Ihr könnt es ja mal versuchen, das wird nicht funktionieren. Oder es verkehrt sich der Sinn, ja, also dass man die Emanzipation will, aber der Terror kommt, das ist die Sinnverkehrungsthese. Oder man sagt letztlich, ja, man hat das, was schon mal erreicht war an Gutem, gefährdet man eigentlich durch diesen Versuch der bewussten, rationalen Rechtsetzung. Gut, also um es auf den Punkt zu bringen, die Nation wird als eine Pflanze betrachtet, als ein Keim, der wächst. Dieser Keim ist partikular, unterscheidet sich von allen anderen Nationen. Jede Nation hat ihren eigenen partikularen Wachstumscode. Und das geschriebene Recht, das positive Recht, ist nichts anderes als sozusagen das, was innerhalb dieser vorgegebenen Bahn des kulturellen Entwicklungscodes einer Nation, einer Gemeinschaft dann sozusagen kodifiziert wird. Aber es kann nicht fundamental verändert werden. Jetzt könnte man denken, das klingt doch eigentlich gar nicht so, also bis auf einige Punkte vielleicht gar nicht so irrational. Denn natürlich ist Recht auf vorgegebene Bedingungen verwiesen, die das Recht nicht selber vollständig gesetzt hat. Das Problem bei diesem konservativen Gedanken ist allerdings, dass diese Erkenntnis so gedeutet wird, dass abstrakte Normierungen, bewusste Eingriffe prinzipiell die vorgegebenen Bedingungen und Wachstumspfade von Gemeinschaften nicht substanziell modifizieren können. Wenn sie es versuchen, dann führt es eben immer in das Gegenteil und letztlich ist es vergeblich. Das heißt, wir haben hier einen ganz eigentümlichen Pseudomaterialismus, nämlich das Sein bestimmt die Norm. Die Norm wird vollständig auf das Sein, das unverfügbar ist, reduziert. Und dieser Pseudomaterialismus unterstellt dann eben die Nichtveränderbarkeit dieses Seins. Und das scheint mir der zentrale Punkt zu sein. Bei de Maistre könnte man noch viele andere Elemente erwähnen. Vor allen Dingen natürlich der Gedanke, dass es eine homogene, einheitliche Kultur ist, die ein einheitliches Ethos hat, das in der Religion besteht und in dem unbedingten Glauben, das ein Individuum haben soll. Und er stellt sich die Auflösung dieser Ordnung vor als eine Verschwörung der Philosophen, die versuchen, den menschlichen Stolz gegen die göttliche Ordnung durchzusetzen. Der Verrat an dem Glauben der Väter sozusagen, das ist sein Erklärungsmodell. Gut, also dieser merkwürdige Sein bestimmt Norm, Pseudomaterialismus oder Determinismus ist partikularistisch und er ist, wenn man so will, in einer gewissen Hinsicht vernunftfeindlich und prinzipiell emanzipationsfeindlich. Das heißt nicht, dass nicht Veränderungen möglich sind, aber immer nur im gegebenen Wachstumspfad eines Volkes, der am Anfang der Entstehung des Volkes gegeben war. Zweiter Teil, ich werde das kürzer machen. Ihr seht, das war ein bisschen viel. Schmidt geht relativ ähnlich vor, natürlich in einer ganz anderen Zeit. Ich beziehe mich hier vor allen Dingen auf zwei Schriften von 1923 und 1928, die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus und seine Verfassungslehre. Und bei Schmidt hat eine sogenannte existenzielle Verfassungstheorie. Und wie sieht die aus? Dafür kann ich jetzt mal die Präsentation benutzen. Er unterstellt, dass es ein Volk über der Verfassung gibt. Dieses Volk über der Verfassung ist eine, wie er sagt, formlos formende Einheit. Das, was man bei de Maistre das Sein nennen könnte, ja? Also sozusagen diese Gemeinschaft. Dieses Sein, dieses politische Sein, bringt eine Norm hervor. Die Verfassung wird konstituiert als eine bewusste Totalentscheidung des Volkes über die Art und Form seines eigenen Seins. Das heißt, dieses vorverfassungsmäßig gegebene, nicht rechtlich gedachte Volk bringt eine Verfassung hervor. Diese Verfassung konstituiert das, die Art und Weise unserer eigenen Art Existenz, wie er sich ausdrückt, so wie wir leben wollen, welche soziale Ordnung wir haben. Das nennt Schmidt die Verfassung im positiven Sinne oder das, was die Verfassungssubstanz ausmacht. Dieser Gedanke ist so formuliert, dass die Verfassung im positiven Sinne genau das ist, was bei de Maistre, das ist, was de Maistre die natürliche Verfassung nennt. Die natürliche Verfassung ist die gelebte Alltagssittlichkeit einer partikularen Gemeinschaft, auf der die geschriebene Verfassung aufruht und deren Ausdruck sie bloß ist. Sein bestimmt die Norm vollständig. Bei Schmidt ist die Verfassung im positiven Sinne Ausdruck dieser existenziellen Totalentscheidung des Volkes über die Art und Form seines eigenen Seins, seines Lebens. Und wir haben hier eine Entsprechung, das ist sozusagen die Verfassung im natürlichen Sinne, die dann erst zu einer, das Wesen der Verfassung, die dann erst zu einer juridischen, positiven, rechtlichen Ordnung wird. Die Verfassung im positiven Sinne ist sozusagen der Grundgedanke der Verfassung. Der muss gar nicht direkt niedergeschrieben sein, der kann zwischen den Zeilen einer Verfassung stehen. Der ist sozusagen der Geist der Verfassung. Danach gibt es, aus diesem Geist der Verfassung gibt es dann eben Verfassungsgesetze und einfache Gesetze. Und dann taucht das Volk nochmal auf als Volk in der Verfassung, das eben rechtlich bestimmt ist. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das wird bestimmt durch die rechtliche, durch die Verfassung selbst. Das heißt, wir haben hier wieder die gleiche Struktur. Ein Volk über der Verfassung existiert als Einheit, eben sozusagen die Physis-Ebene. Die konstituiert die Verfassung im positiven Sinn aus der gelebten Alltagssittlichkeit heraus, aus dem, wie das Volk sein will. Ihre eigene Art Existenz. Und darauf ruht dann sozusagen die gesetzesförmige, abstrakte Normierung der Verfassung. Der Punkt bei Schmidt ist natürlich jetzt nun der, und das ist für die Weimarer Zeit besonders wichtig, dass er unterstellt, das Volk steht immer über und neben der Verfassung. Das heißt, das Volk ist nie von der Verfassung sozusagen, wenn es einmal die Verfassung gibt, dann ist nicht festgelegt, was ist das Volk. Und das Volk ist jetzt als rechts- und verfassungssetzende Instanz raus, sondern das Volk steht immer über der Verfassung und neben. Das heißt, es hängt wie so ein Damoklesschwert über der geschriebenen Verfassung. Und der Punkt ist, der Schmidt will das nicht demokratisch denken im Sinne einer demokratischen Gesetzgebung, sondern er will das so denken, dass das Volk eine Einheit ist, die sich eine Verfassung gibt, aber das Volk selber kann ja nicht entscheiden, sagt er. Das kann nicht diskutieren, nicht deliberieren, das ist sozusagen gar nicht handlungsfähig. Wodurch wird das Volk handlungsfähig? Durch seine außerordentlichen Repräsentanten, die nicht verfahrensmäßig festgelegt sind. Und diese außerordentlichen Repräsentanten sind bei Schmidt immer Figuren der Exekutive. Juristen am Anfang, dann der Reichspräsident oder der Führer Adolf Hitler. Diese Struktur nennt Hubert Rottleutner, ein Rechtstheoretiker aus den 70er Jahren und 80er Jahren, den substanziellen Dezisionismus. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Dezisionismus heißt, da ist eine Instanz, die setzt aus eigener Willkür Recht, ohne sich auf irgendein Gesetz zu beziehen, das vor ihr gilt. Substanzieller Dezisionismus soll jetzt heißen, dass diese Instanz doch an eine Substanz appelliert, nämlich an das Sein, an die existenzielle Grundlage oder die natürliche Verfassung. Ich habe hier ein Zitat von Hans Frank, Gönner von Carl Schmitt und späterer Führer des Generalgouvernements. Der Führer und Reichskanzler ist der verfassunggebende Abgeordnete des deutschen Volkes, der ohne Rücksicht auf formale Voraussetzungen die Gestaltung der äußeren Form des Reiches, seinen Aufbau und die Gesamtpolitik bestimmt. Also außerordentlicher, ein verfassungsgebender Abgeordneter, der sozusagen außerordentlich tätig ist. Der Führer Adolf Hitler weiß, was das deutsche Volk will, was seine natürliche Verfassung ist und gibt daraus aus diesem Wissen die formale Ordnung. Zentral ist dabei bei diesem Denken, und das ist bei Schmidt schon 23 angelegt, dass dieser Gedanke der überpositiven Sittlichkeit, Volkssittlichkeit, immer das zentrale Moment ist, während die formal-juridische Ausformulierung des Rechts, also das positive Recht, immer sekundär ist. Das heißt, der Volkswille, das Volksempfinden, das Ethos steht immer über dem Recht. Das heißt, substanzieller Dezisionismus bedeutet, der Volkswille wird als Ausdruck des Seins eines Volkes gedeutet, der natürlichen Verfassung. Die Verfassungssubstanz ist wiederum Ausdruck dieses Volkswillens, das sich über eine eigene Art und Form der Existenz gibt in der Verfassung. Der Führerwille wird wiederum als Ausdruck des Volkswillens bestimmt. Und wie kann der Führer jetzt wissen, was das Volk will? Durch Gleichartigkeit. Später nennt Schmidt das Artgleichheit. Das heißt, nicht durch ein Verfahren wie demokratische Wahl oder rationale Diskussion in zivilgesellschaftlichen Institutionen wird bestimmt, was der Wille des Volkes ist. Dieser Wille ist immer schon gegeben und diesen gegebenen Willen, die natürliche Verfassung, errät und erspürt der Führer und formuliert diesen Willen aus. Rottleutner argumentiert hier so, dass er den Zirkel dieses Denkens aufzeigt, nämlich der Führerwille, der bestimmt den Volkswillen, dessen Ausdruck der Führerwille ist. Ja, also der Führer sagt ja, was ist der wahre Wille des deutschen Volkes? Und gleichzeitig sagt er aber, dass das, was er will, nur der Ausdruck des wahren Willens des deutschen Volkes ist. Also das ist der Zirkel dieser Argumentation. Das heißt, die Legitimität der völkischen Substanz, der Volkssittlichkeit steht immer über der Legalität. Und das ist dann auch das, was die Rechtsprechung im Nationalsozialismus praktisch umgesetzt hat. Ich empfehle euch allen dieses wunderbare Buch von Ingo Müller, Furchtbare Juristen. Darin zeigt er, wie genau diese Art und Weise der Substitution des bürgerlichen Rechts und Rechtsstaates durch diese Argumentation von Schmidt im Nationalsozialismus stattgefunden hat. Das gesunde Volksempfinden steht höher als das geschriebene Recht und das geschriebene Recht kann, wenn nötig, gebrochen werden im Sinne der Realisierung dieses gesunden Volksempfindens der natürlichen Verfassung. Wie viele Minuten habe ich noch? 2. Oh je. Du solltest mich nach 10 Minuten vorher. Okay. Okay. Gut, machen wir 5 draus. Letzter Punkt. Ich beziehe mich jetzt hier auf Ingeborg Maus und Michael Hirsch. Auch ein sehr empfehlenswertes Buch von Michael Hirsch, wie ich finde, die 2 Seiten der Entpolitisierung zur politischen Theorie der Gegenwart. Hirsch ist Schüler von Ingeborg Maus und im Grunde genommen haben die dieselbe Position. Also, worum geht es? Es geht um die um das Fortwirken dieser Struktur des Rechtsdenkens nach dem Nationalsozialismus, nicht nur in Deutschland, aber erstmal vor allen Dingen in Deutschland. Hirsch spricht von einem Komplementärsystem von neokonservativen systemtheoretischen und neokonservativen diskurstheoretischen Programmen in der politischen Theorie der Gegenwart. Immer haben wir eine ähnliche Struktur, und ich erkenne die übrigens auch bei Menke wieder, nämlich, also nicht in der Radikalität, aber als Moment, das Leben gegen das Recht zu stellen. Das heißt, die Grundthese von Maus ist die, diese Tendenz der Entformalisierung des Rechts, der Auflösung klarer verfahrenstechnischer Regeln, der Ermittlung des Volkswillens, wie das in der parlamentarischen Demokratie existiert, diese Tendenz zur Entformalisierung des Rechts, die hat sich nach 1945 fortgesetzt in ganz anderen Erscheinungsformen. Die Entformalisierung des Rechts geht einher mit einer Dezentralisierung der Rechtsetzung inmitten, wie Hirsch sagt, hochvermachteter sozialer Systeme. Die Grundthese ist die, dass die Idee demokratischer Selbstregulierung der Gesellschaft durch das Intransparenzdogma ersetzt wird, ein klassisches Dogma des Konservatismus, ne, nämlich die Gesellschaft ist nicht rational gestaltbar, sie ist undurchsichtig, sie ist Physis. Das hierarchische System der Gewaltenteilung, so Hirsch und Maus, wird ersetzt, also dieses hierarchische System der Gewaltenteilung hat einen demokratisch-legislativen Primat, ja, also sozusagen das Parlament setzt Gesetze und die Gesetze werden durchgesetzt, um es mal platt zu sagen. Diese Idee wird ersetzt erstens durch maßnahmestaatliche Interventionen entlang situativ definierter systemischer Erfordernisse. Das, was Ernst Fraenkel den Maßnahmestaat im Dritten Reich genannt hat, also sozusagen anhand unmittelbarer politischer Zielsetzung, ohne den Umweg über das Recht und das Gesetz zu nehmen, bestimmte Ziele zu realisieren, das setzt sich nun in der sogenannten funktional ausdifferenzierten Gesellschaft wieder durch. Expertokratisch-neofeudale Repräsentations- und Regulierungsmodelle, so Hirsch, treten an die Stelle des Gedankens der demokratischen Selbstregierung. Das heißt, es geht hier um sowas wie dezentrale Kontextsteuerung. Es geht hier um so etwas wie die Subsysteme, Wirtschaft, Politik, Recht, die müssen selbst bestimmen, wie sie sozusagen prozessieren. Und da kann nicht der Staat von außen eingreifen und erst recht nicht der demokratische Gesetzgeber. Das ist jetzt sehr kurz. Ich kann es in der Diskussion vielleicht noch mal etwas erläutern. Also ihr seht, hier ist eher die Systemtheorie Gegenstand der Kritik, nämlich der Gedanke, dass so etwas wie Gesetzesbindung, da sagt Luhmann an irgendeiner Stelle, das ist sozusagen so eine Absichtssteuerungsabsichtsintention, aber das heißt nicht, dass die Instanzen der Exekutive dann das auch realisieren, sondern die machen eigentlich ihr eigenes Süppchen. Situativ, regulativ, den jeweiligen Subsystemen angemessen. Das heißt, es wird gar nicht mehr ein zentral vom Parlament durchgesetzter oder formulierter Volkswille durchgesetzt, sondern die einzelnen Subsysteme machen das, was jeweils erforderlich scheint. Auch hier haben wir wieder die Idee, das Sein ist primär und die Norm ist sozusagen ein bloßes Äußerliches, das eben nicht gestaltend auf das Sein einwirkt. Das Sein ist das Subsystem, das jetzt sich evolutionistisch selbst entwickelt. Und ein weiterer Punkt ist der, dass, und das wäre sozusagen das Komplementärsystem, das nun auf der einen Seite die technokratischen systemtheoretischen Theorien das Sein formulieren und diagnostizieren und sagen so, ja, die Subsysteme machen das schon selbst, ohne rechtliche Steuerung durch den Gesetzgeber Volk via Parlament. Und auf der anderen Seite gibt es dann vitalistische Demokratiekonzeptionen, die den Politikbegriff ebenfalls vom Staat und von dieser hierarchischen Gewaltenteilung abkoppeln und auf symbolpolitische Interventionen, auf anarchische Gegensouveränität etc. stellen. Das wäre dann die Rolle von solchen Positionen wie den Theorien des Politischen, Laclau, Mouffe, Badiou, Rancière und Co. Das heißt, es gibt das Komplementärsystem, die technokratischen auf der einen Seite und die symbolpolitischen auf der anderen Seite, beide gehen sozusagen vorbei an dem Gedanken, dass Normen rechtlich formuliert durch Verfahren das Sein bestimmen können als demokratische Selbstbestimmung des Volkes. Also ein großer Bogen. Der zentrale Punkt, und das will ich ja am Ende jetzt nur noch einmal mit einem Satz formulieren, der zentrale Punkt der klassisch-konservativen und dann bis faschistischen Ansätze ist einerseits, das Sein bestimmt die Norm. Die Norm ist sozusagen hilflos dem Sein ausgeliefert. Und es gibt einen homogenen Volkswillen, der vorpolitisch schon existiert, der nur noch von Führern ausformuliert werden muss und durchgesetzt und sozusagen gefestigt werden muss. Dieses zweite Moment, das lassen die systemtheoretischen und die poststrukturalistischen Theorien fallen. Die sind Theorien der Differenz, der inneren Spaltung, der Vervielfältigung und gehen nicht mehr davon aus, dass es einen homogenen Willen gibt, der sozusagen die Gemeinschaft überwölbt und die funktionale Differenzierung überwölben kann. Was aber bleibt, wenn man den Diagnosen von Hirsch und Maus glauben darf, ist der Gedanke, dass das Sein die Norm bestimmt und die Norm sozusagen so eine Art Oberflächenphänomen ist. Und dieses Sein, das sind die sozusagen nicht mehr steuerbaren, sich nur noch selbst entwickelnden ökonomischen Imperative, Machtimperative der einzelnen Subsysteme. So, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für beide Referate. Ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und ein paar allgemeinere Verständnisfragen beziehungsweise auch grundsätzlichere Einwände gegen Menke formulieren oder beziehungsweise als Fragen stellen, bevor wir dann die vorgestellten Positionen zusammen sehen können. Und ich beginne mit dem Terminus der subjektiven Rechte beziehungsweise dem Begriff der Politisierung bei Menke und der Frage, was er sich eigentlich genau darunter vorstellt. Wir haben also gehört, dass die subjektiven Rechte den Raum des Privaten schützen. Der bekannte Rechtstheoretiker Savigny hat das so formuliert: Subjektives Recht ist ein Gebiet, in dem mein Wille herrschen darf. Und ganz ähnlich finden wir das tatsächlich auch heute noch in unserer Rechtsordnung, in § 903 BGB, zum Beispiel für das Eigentum. Da heißt es, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Recht Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Nun könnte man Menke ja entgegenhalten, nun ja, in diesem Satz oder Nebensatz, nämlich soweit nicht das Gesetz oder Recht Dritter entgegenstehen, da haben wir doch eigentlich schon ein Einfallstor für Politisierung im Recht. Das Grundgesetz denkt das von der Idee her also so, dass in politischen Prozessen im Parlament, das dann idealerweise demokratisch legitimiert ist, sozusagen jederzeit aufs Neue politisch ausgehandelt und verhandelt werden kann, an welchen Stellen wir das Eigentum einschränken wollen, und dann sozusagen entsprechende Gesetze erlassen können. Und da habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen an die Grundordnung der Gewaltenteilung auch geht sozusagen, also diese Idee, die ja auch hinter der Abstraktheit des Rechts steht, ne? Also die Menschen verhandeln sozusagen einmal gemeinsam auf einer allgemeinen Ebene, wie eine bestimmte Frage zu behandeln ist. Und das wird dann auf alle Einzelfälle sozusagen nur noch technisch, juridisch oder juristisch in der Rechtsanwendung übertragen. Und jetzt wäre die Frage, was ist denn eigentlich laut Menke an dieser Ordnung falsch? Und inwiefern reicht sozusagen Gesetzgebung im Parlament als politischer Prozess nicht aus? Und wie genau vor allem, wäre meine Frage, stellt sich denn Menke das jetzt tatsächlich vor mit der Politisierung? Also was soll wann, wie politisch diskutiert werden, wie soll das institutionalisiert sein? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erhellen. Also man muss ein bisschen, das Problem ist, hören Sie mich? Die Schwierigkeit bei der Frage der Politisierung ist, die Schwierigkeit bei der Frage, wunderbar, bei dem Begriff der Politik ist, dass wir verschiedene Begriffe auseinanderhalten müssen. Also in der herkömmliche Diskurs, der ja auch hier schon erwähnt wurde, einerseits auch die Poststrukturalisten, wenn man jetzt die Namen, sind jetzt völlig uninteressant. Aber wenn man mal sieht, worauf die zielen, dann gibt es einen Unterschied zwischen dem Begriff der Politik und dem Begriff des Politischen. Und jetzt mal nicht Schmidt, sondern überhaupt das Politische und die Politik. Und das muss man per se mal auseinanderhalten. Also es gibt das Recht, das Rechtliche, es gibt die Politik und das Politische. Jetzt lassen wir das Recht mal weg. Und bei der Politik, das ist wiederum ein Schmidtsches Paradigma, der ja auch sagt in seinem Begriff des Politischen, es gibt die staatliche Politik, das ist Gesundheitspolitik, irgendwelche Verwaltungspolitiken und so weiter. Das ist aber im Prinzip schon eine Form, und da würde ich sagen, da ist Menke gar nicht so weit weg von, zu sagen, also es gibt bestimmte Formen, die innerhalb eines liberalen Staats politisch organisiert werden. Das ist dann im Prinzip auch die Frage der Gewalt, sozusagen die Frage der Gesetzgebung und so weiter. Aber das Problem ist ja, wenn man Rechtskritik üben möchte, muss man immer sagen, da findet im Prinzip eine Form von Politik statt, die immer schon in der Form des bürgerlichen Rechts sozusagen durchgesetzt wird. Das heißt also, der Gesetzgeber ist jemand, der in der Form des Rechts, nämlich in der Form der rechtlichen Verfahren, politische Fragen diskutiert. Ja, das heißt also, es gibt dann in dem Ministerium Leute, die machen dies und jenes, dann kommt das in den Bundestag rein und so weiter. Aber das findet alles schon in der Form statt, die wir das bürgerliche Recht nennen würden. Und da würde Menke sagen, ja, da ist sozusagen die Lösung auch eben gerade wieder das Problem. Denn indem wir anerkennen, dass es diese politische Form des Rechts gibt, anerkennen wir im Prinzip immer, dass der Staat derjenige ist oder das Recht dasjenige ist, das uns erklärt, was politisch sein darf. Und dagegen müssen wir Front machen. Wir müssen also Front machen, dass sich eine Form des liberalen Rechts uns erklärt, wie wir politisch sein dürfen. Und das führt sogar so weit, dass wir sogar sagen müssen, und das ist auch eine Konsequenz bei Menke, aber das ist bei Daniel Loik beispielsweise in dem Juridismusbuch von 2017 noch viel schärfer formuliert, zu sagen, die Teilhabe ist eigentlich die Lüge. Das, was uns sozusagen jeden Tag als Teilhabe erzählt wird, ist doch eine Form der Wahl, wenn wir alle 4 Jahre irgendwo hinrennen und uns eine bestimmte vorgegebene Form der Teilhabe dekretiert wird. So dürft ihr wählen, das ist unser Wahlsystem und so weiter. Und da würde Menke sagen, das ist ja schön und gut, aber das ist doch gar nicht sozusagen das, an dem wir wirklich, an die Wurzel gehen wir doch gar nicht ran, sondern wir nehmen das hin, dass das die Form der politischen Teilhabe von 2018 ist. Und da würde er, gegen das würde er sagen, naja gut, also das Problem, was wir haben, ist, wir müssen politischer sein, indem wir an die Wurzel dieser Frage gehen, was denn eigentlich Politik modern ist und jetzt Politik im Sinne von Gesetzgebungspolitik. Also das ist nicht der letzte Grund, sondern der Grund ist, man muss weiter runtergehen, um rauszufinden, was das Politische sein kann, was dann auch Gegenrechte sind. Ja? Gegenrechte sind nicht vom Staat zugewiesene Rechte, sondern das wäre sozusagen eine Konterkarierung der Gegenrechte. Sondern die Gegenrechte sind Rechte gegen die Art und Weise der Teilhabe, die uns der Staat zugesteht. Ja? Das ist der Sinn der Übung. Also das muss man verstehen, ansonsten begreift man die Differenz nicht. Wenn man Politik und das Politische zusammenliest, dann sozusagen wird diese Differenz aufgelöst. Zu der kann man ja stehen, wie man will, aber das muss man verstehen, wenn man die Argumentation nachvollziehen will. Ja. Also mir ist bei Menke immer nicht ganz klar, weil das immer so abstrakt formuliert ist bei ihm. Und also ich finde es schlecht abstrakt formuliert. Ich habe ja nichts gegen Abstraktion. Also das Problem ist ja mehrschichtig. Einerseits ist das Problem der Gewaltgrund des Rechts generell und die staatliche Souveränitätsform, die dahinter steht. Und das andere Problem ist das zentrale Problem, worüber wird nicht verhandelt in einer bürgerlichen Demokratie. Nämlich über die kapitalistische Eigentumsform wird nicht verhandelt. Die ist vorausgesetzt, und jetzt kommen die ganzen Diskussionen wieder, muss das so sein oder nicht, will ich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist erstmal vorausgesetzt. Das ist eine dieser vorausgesetzten Formen. Und die Frage ist, muss sich die ganze parlamentarische Verfahrensstruktur und hierarchisierte Gewaltenteilung in Frage stellen, wenn ich die kapitalistische Eigentumslogik kritisieren will? Da habe ich meine Zweifel. Und der zweite Punkt dabei ist, genau das, was jetzt vielleicht bei Maus und hier schon ein bisschen zu staatsnaiv gedacht wird, wird ja durch diesen Gedanken der Konterkarierung eines staatsbezogenen Politikbegriffs wiederum gefährdet. Nämlich, was passiert denn, oder das ist ja genau die Frage, was passiert in so einem Modell wie von Menke? Hirsch würde sagen, es passiert so etwas, wie eigentlich, was er eigentlich gar nicht will, nämlich es gibt so etwas wie eine Pluralisierung und Dezentrierung von Souveränität, die aber nicht eine höhere Kontrollierbarkeit und demokratische Einflussnahme ermöglicht, sondern diejenigen Subsysteme, die schon bestehen, dort die Stärkeren unterstützt, die dann in diesen informellen Verfahren der politischen Veränderung der Politik das Sagen haben, den Vorsprung haben, die Kompetenz haben. Und insofern würde ich sagen, also einerseits, warum muss man diese grundlegende anarchistische Struktur immer haben, wenn man die kapitalistische Eigentumslogik kritisiert, leuchtet mir nicht ein. Und das andere ist, diese tendenziell anarchistische, bei Loic klar anarchistische Struktur, scheint mir genau ebenfalls eine Gefahr zu sein, weil nämlich der Gedanke Pluralisierung, Dezentrierung, das klingt immer toll, kann aber eben auch zu noch größeren Kontrollverlusten führen, als sie ohnehin schon gegeben sind in einer kapitalistischen Rechtsordnung. Ja, daran würde ich auch direkt anschließen. Menke meint ja, eine Lösung oder mögliche Lösung der Problematik im Prozess des Urteilens, den er auch ein Stück weit mystisch nach meiner Lesart jedenfalls beschreibt, gefunden zu haben. Und da stelle ich mir eben die große Frage, wo und mit wem ist eigentlich dieses Urteilen angesiedelt, die Sie gerade auch schon aufgeworfen haben, ne? Also Menke macht, soweit ich ihn gelesen habe, nicht so richtig Ausführungen dazu, wie man diesen Prozess demokratisch gestaltet oder wie er überhaupt ablaufen soll und wer daran beteiligt ist. Sondern das bleibt alles im Abstrakten. Gibt es irgendwelche Ideen darüber, ja, wie man sowas institutionalisieren oder vielleicht soll man es auch gerade nicht institutionalisieren, aber wie das ablaufen könnte? Also das Problem, also zur Kritik zur Menke habe ich jetzt ja auch gar nichts gesagt und da muss ich mich jetzt auch gar nicht groß zu verhalten, das machen ja ganz viele andere. Ich versuche im Grunde viele Sachen nachzuvollziehen, erstmal so viel Jurist bin ich ja nach wie vor, dass ich weiß, also welche Probleme so ein Buch mit sich bringt, weil Christoph Menke, wir unterhalten uns ja regelmäßig über diese Fragen, also Christoph Menke immer wieder sagt, das ist nicht mein Problem, also ich bin ja kein Jurist, also sagt Menke. Und deswegen mache ich eine Theorie zur Demokratie nur. Er sagt also, Demokratie ist schon ein ganz schwieriges Wort. Also das Argument zu sagen, das funktioniert in der Demokratie nicht, da würde er sagen, ja genau, das ist das Problem der Demokratie, aber nicht meins. Also er würde sagen, die Demokratie ist das Problem. Jedenfalls in der herkömmlichen Fassung, übrigens auch bei Maus, da würde Menke immer sagen, also das ist eine Reformulierung eines Problems der liberalen Demokratie, die ich gerade ablehne. Das heißt, er würde quasi das gar nicht als Lösungsansatz verstehen, würde einfach sagen, das ist ein Krisensymptom. Unsere moderne Demokratie ist eine einzige Krise, würde Menke sagen. Er hat gerade ein Buch rausgebracht, Tag der Krise. Da wird gesagt, diese ganze Demokratie mit dem gesamten Repräsentationssystem, das ist so eine Krise. Das muss man ganz anders denken. Also so kann man sich denken. Und so wie Maus das denkt, ist es im Prinzip eine Bestätigung, quasi sozusagen die Hage, sozusagen eine Bestätigung eines Rechtsstaatsmodells. Das muss man jetzt nicht nur so sehen. Ja? Aber die Ablehnung eines sozusagen traditionellen liberalen Demokratiesystems ist dann tatsächlich Programm bei Menke. Ja? Und jetzt zu einem anderen Punkt. Christoph Menke versucht ja immer die Urteilskraft. Und ich meine, das kann man jetzt... Das ist ja eine ganz alte Geschichte, das hat ja Menke nicht erfunden, das ist auch nicht von Nietzsche. Ja? Also Urteilskraft gibt es seit, was die Hölle, ja? Also bei Plato immer, aber jedenfalls bei Kant, dritte Kritik, kennen wir das, Kritik der Urteilskraft. Und was er aber machen will ist, er will im Grunde schon an so einem Lebensformprojekt ansetzen, was ihn interessiert ist zu sagen, wir sind doch selbst Leute, Menschen, die Urteilskraft haben. Das heißt, die Urteilskraft, um auf Ihre Frage zu antworten, sind wir selbst. Die Urteilskraft kommt nicht auf uns runter, sondern wir aktivieren übrigens jeden Tag, ich hoffe es jedenfalls, einigermaßen Urteilskraft. Ja? Und diese Urteilskraft müssen wir als politische Urteilskraft begreifen. Das ist die Idee. Und dahinter steckt sicherlich auch ein gehöriges, gerütteltes Maß an Arendt und so weiter. Aber der Hintergrund ist schon, es geht da zunächst mal nicht um eine Institutionalisierung, sondern er spricht im Grunde da schon, glaube ich, gar nicht so hoch, er spricht das hoch abstrakt, aber ich glaube, da spricht er schon eine typische Alltagspraktiken an. Wir verhalten uns, wenn wir uns einigermaßen anständig verhalten und einigermaßen rechtlich denken, schon als die und derjenige, der sagt, also ich habe eine Urteilskraft, mit der ich versuche, im alltäglichen Leben anderen gegenüber umzugehen. Ja, ich denke mir was dabei oder die typische Urteilskraft, die sozusagen versucht, aus einem quasi Feld, das noch nicht bestellt ist, normativ, überhaupt eine Entscheidung zu finden. Ja, das ist für Juristen ganz interessant, aber das gilt auch für den ganz alltäglichen Verstand. Ja. Und dieser Begriff der Urteilskraft, der politischen Urteilskraft, der soll im Grunde etwas durchbrechen, was diese typische Formgestalt ist, dass uns immer die Rechte schon sagen, auch die Teilhaberechte, so macht das. Und da sagt der Menke, nee, so machen wir es nicht. Sondern wir machen es, wie wir, natürlich nie der Einzelne. Die politische Urteilskraft ist nichts Individualisiertes, Partikulares, sondern politische Urteilskraft soll jedenfalls bei Menke etwas sein, was sich als gemeinschaftliche politische Urteilskraft artikuliert. Und dann könne sie auch was sein, so Christoph Menke, die mehr herstellt. Und da merken Sie auch, das Interessante an der Geschichte ist ja immer, Christoph Menke, also das ist so die Frankfurter Chuzpe. Das ist immer, naja, es geht so knapp an die Revolution und kurz davor geht man doch noch Bier trinken, ja, also ist dann also alles nicht ganz so gemeint, ja, also es wird immer rangetrieben an das Revolutionäre, denn die Frage der Urteilskraft, die sozusagen gegen die Rechte geht, ist doch etwas, was das Recht sozusagen an die Grenze bringt, und also sozusagen das bürgerliche Recht. Und die Frage ist ja immer, was bleibt eigentlich, wenn man die politische Urteilskraft sozusagen initiiert, zum Schluss über, ist sozusagen dann Schluss oder was ist dann eigentlich die große Feier, ja, die große Feier des Politischen? Und das ist sicherlich genau das Problem, das wir eigentlich nicht genau wissen. Und das ist in der Tat auch ein Kritikpunkt, den man dann schon erwähnen sollte, dass man nicht genau weiß, wie orientiert man eigentlich dieses Setting, ja, in der Gesellschaft, in der wir leben. Wie kommt das da an, ja, wie formulieren wir das da und welche praktischen Konsequenzen soll das dann eigentlich haben? Also habe ich das richtig verstanden, wenn ich es so reformulieren würde, dass er sagt, man soll vielleicht Konflikte gar nicht erst rechtliche Konflikte werden lassen, sondern sie direkt innerhalb des Kreises derer, die sie was angeht, lösen, so in etwa? Und finden Sie das dann als Rechtswissenschaftler eigentlich überhaupt interessant, insofern, dass Sie sagen würden, na, kann man daraus irgendwie ein juristisches Forschungsprogramm ableiten, rechtstheoretische Gedanken aufs Recht zurückführen, dann wahrscheinlich nicht. Nur ganz kurz, weil ich das hier nicht dominieren will. Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass man im Recht ja die Schwierigkeiten, also wenn man jetzt das Recht praktisch denkt, ja, also praktisches Recht ist Verfahrensrecht. Also wenn Sie hinkommen und Sie sind Beschuldigter einer Straftat, dann heißt es ja nicht so, dass jetzt 5 Leute kommen und sagen, also rüber ab oder nicht, sondern es gibt ein Verfahren, ja. Im Zivilverfahren sieht es anders aus, aber es gibt ein Verfahren. Und das Verfahren ist ja nicht nur so, dass es rein repressiv ist. Man kann die repressiven Tendenzen des Rechts sehen. Unbestritten. Aber das, was das Recht liefert, ist eine Verfahrensform, in der sie auch geschützt werden. Das heißt, vor Übergriffen des Staates werden sie durch die Rechtsform auch geschützt. Und das ist das unglaublich Ambivalente oder das Krasse oder das Bizarre oder das Zwiespältige des Rechts. Das ist einerseits eine Repression, es ist Repression, selbstverständlich. Es ist Vermachtung. Aber es ist gleichzeitig auch überhaupt eine Form, in der sie bis zu einem gewissen Grad in einem Verfahren, und wenn Sie mal in einem Strafverfahren waren, was ich Ihnen nicht wünsche, dann wissen Sie, was das bedeutet, wenn der Staat mit seiner gesamten Macht ankommt und versuchen will, rauszufinden, was da gelaufen ist. Das ist einigermaßen unangenehm. Ja? Und das heißt also, diese Rechtsform, die da geliefert wird, ist etwas, die Ihnen wenigstens einen gewissen Schutz liefert. Deswegen heißt das bei den Juristen auch gerne schützende Form. Ja? Das heißt, sie sehen diese Ambivalenz und die kann der Menke, das ist zum Schluss, die kann Menke überhaupt nicht abbilden. Ist überhaupt nicht möglich. Also in der Form dessen, das kann Maus machen. Ja? Das können die Leute, die einen Rechtsstaatsbegriff haben. Die können das machen. Aber Menke kann das sozusagen nicht übersetzen. Also ich habe ihn immer wieder gefragt und er sagt, naja, da gibt es dann das Bundesverfassungsgericht, erfindet doch dann immer wieder neue Rechte. Das ist doch sowas. Da hatte ich meine Zweifel, dass das so stimmt. Ja, da merkt man dann die Grenzen tatsächlich dieser Theorie. Ich würde es vielleicht nochmal auf eine allgemeinere Ebene heben. Es gibt ja sozusagen eine ganz problematische Konstellation. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich so etwas wie ein zentrales Problem. Ich würde immer sagen, das hat zentral was mit der kapitalistischen Eigentumsform zu tun, die dann auch die gesamtgesellschaftlichen Strukturen vor sich her treibt und bedingt. Und warum sagt man es dann nicht offen und geht da direkt ran? Diese kapitalistische Eigentumsform wird von der gegebenen Form des bürgerlichen Rechtsstaats in keiner Weise angegangen oder auch nur zur demokratischen Disposition gestellt. Insofern ist Demokratie in dieser Form Unzuständigkeit für die zentralen Vergesellschaftungsfragen. So, das ist das eine Problem. Da stechen jetzt diese ganzen Theorien des Politischen rein und sagen, wir wollen wieder Politisches machen, das heißt Konflikte, Strukturen aufbrechen, neue Rechtsformen schaffen, bestehende Verfahren in Frage stellen. Das ist erstmal ein gewichtiger Punkt. Nur das Problem dieser Theorien ist, dass die, also das würde ich jetzt Menke gar nicht unterstellen, aber bei anderen ist es extremer, bei Laclau Mouffe zum Beispiel, dass die dann gar keine Gesellschaftstheorie mehr haben und die Problemformulierung unscharf wird. Und dann die Infragestellung von Verfahren an sich zu einem Guten, zu was Gutem wird. Und dann kommen diese ganzen Begeisterungen für Ausnahmezustand, für die Revolte, für das das Aufbrechen von Strukturen, egal welcher Struktur. Und das macht das Ganze so diffus und deswegen ist auch ein Daniel Loik mit seinem Anarchismus so hip, der zwar auch mal die Eigentumsfrage stellt, aber der kann ein ganzes Buch zur Souveränität schreiben, ohne ein einziges Mal den Zusammenhang von Souveränität und Eigentum zu thematisieren. Und also mein Problem, um es auf den Punkt zu bringen, ist, wir haben auf der einen Seite eine kapitalistische Reproduktionsform, ein Rechtsstaatdenken, das den Kapitalismus reproduziert. Auf der anderen Seite haben wir eine Kritik an dieser Verdinglichung, an dieser Verfestigung. Diese Kritik führt aber meines Erachtens in der Form, in der sie formuliert wird, eher zu Regressionsphänomenen als zu einem Fortschritt über diese Form hinaus. Ich habe immer so, also gerade bei Loik, aber bei Menke manchmal auch, so ein bisschen den Horror des ewigen WG-Plenums und des Szenemobs vor mir. Ne, wenn die Leute, die es betrifft, die das Recht setzen und durchsetzen sollen, da wird mir Angst und Bange. Und deswegen würde ich sagen, mit Maus und Hirsch eher eine kritische Infragestellung der Eigentumsform auf der Grundlage einer immer noch gegebener rechtlicher Verfahren. Und das ist etwas, was die bürgerliche Rechtsstaatlichkeit verteidigt und nicht diesen anarchistisch revolterhaften Zug hat. Das ist nicht populär, aber das ist etwas, was meines Erachtens sozusagen die Stärken beider Seiten und die Schwächen beider Seiten vermeiden könnte. Da würde ich ganz gerne direkt anschließen, weil jetzt in den Fragen-Antworten kam schon ein bisschen was ich nämlich auch fragen wollte. Müsste man dann eben nicht mit Hirsch und Maus genau das Augenmerk eben wieder auf diesen Staat oder die gesellschaftliche Sachebene lenken? Bei Hirsch heißt es irgendwo progressiver Etatismus. Ist es damit gemeint, um nicht hinter dieses, was ja auch bei Laclau Mouffe oder auch all diesen momentan ja von links wieder stark rezipierten Theorien aufkommt, eben über Konflikte, über Affekte, über das Herstellen von, bei Mouffe heißt es Äquivalenzketten, so eine Art Gegenhegemonie gegen den Staat souverän aufzubauen. So, aber wie lässt sich das verbinden? Also gibt es da irgendeine Form von, also welche Rolle spielt der Staat dann doch? Also wenn man sagt, wir wollen nicht dahinter zurückfallen und dann kommt natürlich wieder das Problem wie eng oder weit sind eben genau dort die Grenzen? Also bei Mouffe ist es ja oft, die hat sie sogar so ein leichtes Faible für Parlamentarismus ja sogar. Ne? Also da ist es ja gar nicht so, dass die da so radikal ist. Andere, also bei Badiou und anderen ist es viel radikaler. Aber ich würde prinzipiell sozusagen die Beschreibung des Sozialen ablehnen, die da eine Rolle spielt. Und das Ersetzen von Gesellschaftstheorie und politischer Theorie durch einen reinen Bewegungsbegriff, durch das Politische. Das Politische, das interessiert die Politik ist sozusagen nur was Sekundäres, das ist die Kristallisationsform. Und dann kommen die subjektiven Vorlieben der einzelnen Theoretikerinnen und Theoretiker rein. Die eine findet den Parlamentarismus ganz gut, der andere ist eher Anarchist, aber das bleibt alles willkürlich. Also ich glaube, dass eben diese Popularität dieser Theorien des Politischen dadurch zustande kommt, dass sie auf der einen Seite eben diese Verdinglichung, Verkrustung tatsächlich kritisch sehen und sagen, jetzt Leute, wir müssen was verändern und eben mit so basisdemokratischen Assoziationen spielen und auf der anderen Seite oft so abstrakt sind, dass sie entweder keinem wehtun, sie sind abstrakt anarchistisch und da kann selbst ein Honnet ein Vorwort schreiben zu einem anarchistischen Buch, weil es wird niemandem wehtun in der Abstraktheit. Oder ja, es ist sozusagen, es arbeitet tatsächlich dann in einer Querfrontbewegung von diesen poststrukturalistischen Theorien des Politischen bis Schmidt mit hochfragwürdigen Theoremen wie Affektpolitik, wie eine irrationale Begründung von Gemeinschaften, aus denen dann heraus Politik als Kristallisationsform wird. Und das findet man bei Mouffe und das würde ich eben als gegenaufklärerisch und rechtsstaatsgefährdend letztlich sehen. Deswegen, da wäre eher die Verteidigung selbst dieser, meines Erachtens, vorsichtig gesagt, suboptimalen neoliberalen bürgerlichen Rechtsstaatsstruktur sogar noch vorzuziehen gegenüber den Utopien, die da noch, noch eine Rolle spielen. D'accord soweit. Das Problem, was ich glaube ich nur sehe, ist die Antwort auch bei den ganzen Poststrukturalisten, also jetzt, also Badiou, Rancière, wie sie alle heißen, ja. Also der Badiou hat jetzt ein Buch geschrieben, Was ist ein Volk? Oder, und das ist im Grunde, also man kann es kaum lesen, ja. Also es ist irgendwie, die Leute treffen sich irgendwie und dann sind sie ein Volk. Also ich meine, da, so, also das finde ich schwierig, echt. Also ich meine, Judith Butler ist in dem Band so viel besser dann aber auch nicht, ja. Also der Versuch einerseits quasi das herkömmliche Projekt zu unterlaufen. Und ich will nur eines sagen, ich meine, die spannende Debatte ist ja eigentlich eine, oder der eigentliche Punkt wird ja gar nicht häufig explizit gemacht, sondern es ist eine Krisendiagnostik, die da gemacht wird. Mit der Krise kann man es auch übertreiben. Ja? Aber es ist offensichtlich, gibt es etwas, von denen jedenfalls diese ganzen Herrschaften, Damen und Herren, und Chantal Mouffe hat ja jetzt hier letzte oder ein paar Wochen ein Buch zum linken Populismus rausgebracht. Und da merken Sie auch, wo das hinläuft. Also es gibt doch ein Bedürfnis gegen bestimmte Formen, jetzt tatsächlich von rechts, aber auch von bestimmten Formen der Hegemonie staatlicher, neoliberaler Strukturen innerhalb einer Gesellschaft dagegen vorzugehen und es eben nicht unter den zu sagen, naja, dann ist mir klar, mir ist sozusagen, Kant hat irgendwann mal gesagt, bevor sozusagen die Leute anfangen auf der Straße Unfug zu machen, ist mir jede Rechtsform lieber. Jede Rechtsform ist mir lieber, als wenn da sozusagen die Revolte auf der Straße startet. Um Gottes Willen, ja. Also wir haben es bei den Franzosen gesehen sozusagen, sagt der Kant irgendwie 1797. Das möchte ich bitte schön nicht haben, ja. Aber das Problem ist immer, was wollen wir denn nicht haben und was wollen wir denn? Ja? Und die Frage sozusagen einer Konstellation, in der wir meinen, liberale, neoliberale Strukturen, so sagt der Chantal Mouffe in ihrem neuen Buch, die sind so aggressiv, die zerstören unsere Lebensform, die zerstören alles, ja. Das können wir uns so nicht bieten lassen. Und wenn wir uns das nicht, und das wird in der Form des Rechts gemacht, also diese ganzen Debatten um Globalisierung, das muss man alles auch runterzonen. Aber wenn denn das so aggressiv ist, was die mit unserem Leben machen, mit uns, mit unseren Lebensformen, wir können es ja gut finden, dann gehen wir raus, gehen ins Bett und sagen, super, alles gut, Bierchen auf und gut. Wenn man sagt, das ist irgendwie schwierig, also ich habe ein Problem damit, dann ist die Frage, und das ist der Versuch von Menke, Leuk, und von zu sagen, ja, wenn wir ein Problem haben, was ist denn die Antwort darauf? Oder was ist denn die Antwort auf die Frage? Nämlich auf die Frage, dass wir mit diesem Neoliberalismus so jedenfalls nicht auf Dauer umgehen wollen. Und die kann ja nicht darin bestehen, dass man sagt, naja, also kann man natürlich machen, man kann sagen, also läuft, ja. Sondern dass man vielleicht mal überlegt, ob man, also wie sehen die Alternativen aus? Und Ingeborg Maus, die ja immer wieder ja erwähnt wird, die ist da halt vorsichtig. Klar, sie sagt, da schon ganz in der kantischen Tradition zu sagen, also wir können, das Risiko ist sehr groß, dass wir die Institutionen zerstören, die uns eigentlich auch eine Lebensform organisieren. Also diese Debatte des Politischen, also was auch gerade gesagt wird, ist ja immer auch in der Gefahr, dass die Institutionen, die uns absichern, es geht jetzt nicht bloß um die Institution der Universität, die ist auch wichtig, sondern von der Institution des Privaten, der Familie, der Bildung und so weiter, dass wir die total zerstören. Und was bleibt dann eigentlich? Also wie bauen wir Institutionen auf, die wir mal kaputt gemacht haben? Ja? Und ich glaube, in dieser Konstellation zwischen dem, wie weit gehen wir nochmal, zwischen Reform und Revolution, ja, bewegen sich diese ganzen Geschichten. Und das Problem ist, glaube ich, dass sie eigentlich keine Idee haben. Und ich glaube, die Idee, einen linken Populismus zu entwickeln, also das ist, um es vorsichtig zu formulieren, auch extrem suboptimal. Ja? Also, und zwar, also nichts gegen links, aber das finde ich schwierig, ja. Also, weil ich glaube, die Lösung ist dann doch wieder nur kaputte Institutionen. Also, ob wir das wollen, weiß ich nicht. Da ist mir noch was aufgefallen in Ihren beiden Referaten und vielleicht liege ich auch falsch, aber lässt sich da nicht genau anknüpfen, wenn Menke von dieser Urteilskraft der Subjekte spricht, jetzt links gedreht, dann bei Mouffe sind das halt dieses Anrufen der Affekte oder was du eben meintest in deinem Vortrag, der gesunde Menschenverstand. Also wie kommt da auch, das ist eine Frage an der Speide auch, also wie kommt Menke darauf zu vertrauen, auf dieses Wollen der Subjekte, auf diese Urteilskraft der Subjekte 2018, wo man ja davon ausgehen kann, wenn man sich umschaut, dass es ja eher zu so einer, Volker Weiß nennt es eine autoritäre Revolte, also wenn das der gesunde Menschenverstand ist heutzutage, also wie kann ich dann progressiv darauf vertrauen, auf den Ausdruck dieser Urteilskraft, wenn das gerade eher so ausschaut, als würde das dann doch oder der gesunde Menschenverstand vielleicht nicht unbedingt derjenige sein, von dem man selber ausgeht. Also das sehe ich so, eine Konfliktlinie, die sich auch in allem Vorgestellten so ein bisschen durchzieht. Also ja, ist eine gute Frage. Also das wiederholt, also die Frage wiederholt eigentlich nur nochmal diese Gefahrenwarnung, die ich gerade nochmal formuliert habe auch, ne? Also dieser erstmal sympathisch-anarchistische Zug hat immer genau diese Gefahr, zu sagen, so ja Leute, ist von unten, es soll von unten kommen und es soll natürlich emanzipatorisch sein, aber wir wollen euch keine Vorschriften machen, was das Ziel sein soll. Wir geben euch aber auch keine Verfahren, wie wir das Ziel erreichen sollen. Und dann haben wir genau dieses ewige WG-Plenum oder Szenemob-Gefahren-Szenario. Und das ist jetzt von links vielleicht nicht so schlimm wie jetzt von rechts gerade aktuell, aber es sind ähnliche Gedankengänge. Und natürlich, es soll nicht darum gehen, wie bei Kant, diesen hobbesianischen Gedanken, jeder Staat ist besser als kein Staat und als die Infragestellung einer gegebenen Institution. Das ist so ein typischer Punkt. Gut, die haben eben auch nicht, der NS-Staat war auch ein Staat, wenn auch ein sehr spezieller. Und da würde man heute, glaube ich, nicht mehr diese These vertreten, dass jeder Staat besser ist als keiner. Aber das heißt, er muss schon gewisse Qualitäten haben. Aber diese Gefahr besteht immer. Nur um ein Beispiel zu nehmen, wenn Muff von linken Populismus spricht, dann will sie das ja anti-essentialistisch. Sie sagt ja, der Volksbegriff, wir sagen ja, das Volk ist eine Konstruktion, eine Diskursive. Aber die Leute, die jetzt hier die Probleme damit haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, die Probleme haben mit neoliberaler Deregulierung und mit schlechten Krankenversorgung oder Ähnlichem, die werden bestimmt nicht erst in ein poststrukturalistisches Seminar gehen, um den Volksbegriff aufzudröseln und zu sagen, na, ist ja nur eine diskursive Erfindung. Die werden, wenn sie Volk hören, Volk verstehen, und zwar in einer sehr homogenisierenden Weise. Und wenn man sich anguckt, wie Muff dann diese Äquivalenzkette aufmacht, das Volk auf der einen Seite und die Finanzkapitalisten auf der anderen Seite, das internationale Finanzkapital auf der anderen Seite, dann hat das schon sehr problematische Züge, wo wiederum Rechte anknüpfen können. Also auch eine Rechtstheorie oder Rechtskritik von rechts anknüpfen kann. Und das würde ich fundamental kritisieren. Das Problem ist, ich bin selber skeptisch, was Maus und Hirsch betrifft. Die sind meines Erachtens ein bisschen zu staatsgläubig und naiv und im Sinne von, ja, das muss alles wieder so muss so hierarchisch, gewaltenteilig strukturiert werden. Die Frage ist, wie soll es gehen? Aber zumindest als normatives Projekt scheint mir das klarer konturiert zu sein als das, was diese Theorien des Politischen da machen. Ich würde gerne noch eine Abschlussfrage an Ingo Elbe stellen, bevor wir das Publikumsmikro ins Publikum geben. Und zwar haben Sie jetzt ein paar Mal formuliert, dass die Kritik des Ökonomischen fehlt im Programm von Menke und von Loik und so weiter. Und das so ein maßgeblicher Kritikpunkt ihrerseits ist. Und um sozusagen wieder den Bogen ganz zum Anfang zu schlagen, wo wir ja bei der Rechtsform von Marx stehen geblieben sind, stellt sich mir dann die Frage, meinen Sie, eine inhaltliche Kritik des Rechts dahingehend Eigentum abschaffen genügt und können wir die Rechtsform vergessen? Oder was machen wir jetzt mit der Rechtsform? Also früher war ich da anarchistischer drauf. Heute würde ich die Antwort auf das Problem, das der Thomas am Anfang formuliert hat, so geben: Es ist nicht die abstrakt allgemeine Form des Rechts als solcher. Wenn wir diese abstrakt allgemeine Form als solche aufgeben, geben wir den Universalismus auf und jede Form von Rationalität. Das Problem ist, dass diese abstrakt allgemeine Form des Rechts mit einer bestimmten Eigentumsstruktur gekoppelt ist, die sie reproduziert, die soziale Ungleichheiten, ökonomische Krisen und Ähnliches hervorbringt. Und deswegen würde ich sagen, klar, das ist nicht vollkommen kontingent und nur zufällig verbunden, das eine mit dem anderen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Gesellschaft aussehen soll, die, sagen wir mal, das kapitalistische Privateigentum aufhebt, ohne dass die abstrakt allgemeine Rechtsnormen hat. Und insofern würde ich sagen, die Form als solche, da darf man sich nicht auch wiederum fetischisierend auf diese bloße Form sozusagen versteifen, die als solche ist eben auch ein Moment von Rationalität und Vernunft überhaupt. Und deswegen ist die Kritik an Abstraktion, also einerseits berechtigt, andererseits kann die wiederum dazu führen, dass sie in den Irrationalismus umkippt, und das tun auch oft poststrukturalistische Ansätze, wie ich finde. Na, also deswegen würde ich sagen, kapitalistische Eigentumsform kritisieren, wie auch immer genau das konkret aussehen soll. Aber immerhin ist das ein Programm zu sagen, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln eine weltwirtschaftliche Gesamtstruktur hervorbringt, die hochproblematisch ist. Und dann habe ich aber erstmal einen Punkt, ja, was kritisiere ich da? Und den Punkt sehe ich jetzt bei vielen gegenwärtigen kritischen Theorien nicht so. Deswegen bleibt das alles so manchmal auch so vornehm abstrakt. Und ich denke mir, warum sagt ihr es denn nicht mal? Also Leuk hat ja auch so ein kleines Büchlein über Eigentum geschrieben und so. Ist nicht so, dass sie es gar nicht thematisieren. Also Leuk ist da vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahme. Aber so wie er das wiederum einbaut in seine Rechts- und Staatskritik, halte ich das auch wiederum für problematisch. Okay, dann würde ich Ihnen gerne mal dieses Mikro abnehmen. Oder Thomas nimmt es Ihnen ab und wir auf dem Podium haben die beiden mit Kabel. Ja, Zeit für Fragen, eure Fragen. Dort sehe ich eine, Thomas. Also vielen Dank für die Diskussion. Ich habe eine sehr kurze Frage. Könnten die beiden Referenten auf das Scheitern der Geschichte des Marxismus kommentieren und in der Abwesenheit von einem politischen Subjekt, das Problem von Sozialismus also thematisiert? Wie sieht es aus mit der bürgerlichen Revolution? Tja. Ja, also der Gedanke des Proletariats als revolutionäres Subjekt ist schon im 19. Jahrhundert ein reines Phantasma gewesen. Ich finde ja, dass man bei Marx viele Punkte findet, wo Marx diesen Gedanken, den er selber formuliert, auch wiederum kritisiert. Aber auch dieser Ausgangspunkt, es gibt nicht mehr das Großsubjekt Proletariat, an das man appellieren kann, das jetzt irgendwie die Revolution macht oder das auch nur gegeben ist in einer sozialistischen Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, an die man appellieren könnte. Und auf der anderen Seite ist das bürgerlich-rationale Subjekt, hat gezeigt, dass es doch sehr stark eben ein auf marktförmige Chancen zugeschnittenes Subjekt ist und gar nicht und diese Marktförmigkeit gar nicht den allgemeinen Wohlstand, das Glück und die Freiheit für alle hervorbringt. Genau aus dieser problematischen Situation heraus gewinnen solche poststrukturalistischen Ansätze, die dann sagen, wer ist das Subjekt? Das sind alle und keiner. Und wir tun so, als ob wir ein Subjekt seien und dann sind wir es auch. Das ist nämlich zusammengefasst die Theorie von Muff und Laclau. Das ist nur zugespitzt, aber nicht falsch. Ja. Das gewinnt daraus seine Attraktivität. Ich glaube, man muss das erstmal so festhalten, dass es dieses Subjekt nicht gibt. Und dann muss man erstmal auch versuchen, alle Formen von regressiven Aufhebungsbewegungen, die weit hinter die bürgerliche Gesellschaft als Rechtsstaat zurückgehen, zu kritisieren. Das ist ein Projekt, das leider nicht besonders, das motiviert keinen besonders großartig, glaube ich. Und vor allen Dingen diese bürgerliche Gesellschaft ist ja die, die auch wiederum die Potenziale schafft, diese Regressionspotenziale, ja. Aber jetzt, ja, ich kann das ja auch nicht herbeizaubern, das Subjekt. Es ist einfach eine Situation, wo man in der, das muss man einfach so konstatieren und seinen Verstand behalten. Also ich sag, also das Problem ist, wenn man sich mal mit der sozialistischen Rechtstheorie nach 1949 beschäftigt, aber eigentlich auch schon nach 1920, also nach Lenins Staat und Revolution und dem Begriff der Diktatur des Proletariats, der viel mehr meint als eine reine quasi Regierungsform, wenn man das mal so sagen will, dann sieht man das Problem dieses vermeintlichen politischen Subjekts, das tatsächlich eine Konstruktion ist und die immer die Gefahr besteht, dass es eine Elite gibt, nämlich die Partei Neuen Typs bei Lenin, die dann nämlich erklärt, wer die Elite ist und eigentlich weiß, wie das politische Subjekt funktioniert. Und das führt im Grunde noch, also das Problem ist immer, nochmal, um das zu wiederholen, dass die Frage ist immer, wie kommen wir eigentlich dazu, überhaupt von einem politischen Subjekt zu reden? Also was ist das eigentlich für eine Redeform? Ja? Und wen meinen wir damit? Also wen attributieren oder adressieren wir eigentlich damit? Und in den geschichtlichen Abschnitten, in denen wir sehen, dass das passiert ist, war es so gewesen, dass im Prinzip eine Gruppe adressiert wurde, aber sie wurde adressiert durch eine Elite, die für sich in Anspruch genommen hat, zu sagen, ich weiß, was die Gruppe ist und ich weiß vor allem, was für euch gut ist. Ja? Und das Problem, was sich praktisch stellt bei so einer Frage des politischen Subjekts, ist eigentlich, wie denkt man sich? Das ist übrigens eine gleiche Frage, die man in der Tat völlig richtig, die dann bei der Volksfrage oder bei der Volkssouveränitätsfrage sich widerstellt. Das heißt also, die Frage des politischen Subjekts ist keine, die weg ist, sondern die taucht im Grunde aktuell in Debatten wieder auf, auch bei einem Buch von Ingeborg Maus. Wie halten wir es eigentlich mit der Volkssouveränität? Und zwar im Rahmen auch einer Demokratie. Also wie viel politische Einflussnahme, Teilhabe ist uns das eigentlich hier erstens wert? Und was meinen wir aber, was wir selber dafür tun sollten? Und Menke sagt nur, also wir können das Politische nur denken, indem wir das Politische als Praxis denken. Wir! Also das Politische kommt nicht an uns ran morgen früh, das ist ein Unding, sondern wir werden es selber machen müssen. Das heißt, wir werden sozusagen uns als Praxis, werden sozusagen als Menschen denken müssen, die selber praktisch sind, nämlich politisch praktisch. Und ob das dann politisches Subjekt wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Aber jedenfalls ist für Menke klar, dass das nicht im Sinne einer Diktatur des Proletariats funktionieren kann, das mal ganz sicher. Also das Grundproblem, das ist ja so interessant, dass Schmidt ja sogar Lenin lobt an dieser Stelle, ne? Indem er sagt, der marxistische Diktaturbegriff, der hat es durchaus gut erkannt, dass das eine demokratische Diktatur sein kann. Schmidt will ja den Demokratiebegriff von rechts abholen. Ja? Und der wahre Volkswille kann auch nur bei einem vorhanden sein. So, ne? Und dann muss das Volk dazu gebracht werden, richtig zu erkennen, was sein eigener Wille ist. Und diese Struktur, die ist tatsächlich auch in solchen Avantgarde-Konzepten gegeben. Nur ich würde noch sagen, bei Lenin ist noch so ein Rationalitätsmoment drin, dass er sagt, wohin soll es gehen? Bei Schmidt ist es wiederum ein partikulares Gemeinschaftsethos, das sozusagen erfüllt wird durch Gleichartigkeit und dann sozusagen, das ist eben nichts Universalisierbares. Da ist kein Emanzipationsgedanke drin bei Schmidt. Bei Lenin schon. Aber die Struktur, dieser Diktaturbegriff bei Lenin, der führt dann letztlich auch in solche totalitären Elemente. Übrigens, der Diktaturbegriff im Marxismus, von Marx ausgehend, aber bei Marx noch sehr unterbelichtet, aber in der marxistischen Tradition ist von großen Ambivalenzen und Unklarheiten geprägt. Wenn die nämlich sagen, es gibt so zwei Stellen bei Marx, wo er von der Diktatur der Bourgeoisie spricht und aber bürgerlich-rechtsstaatliche Formen sogar meint. Und dann wird gesagt, ja, was ist denn Diktatur? Diktatur heißt, dass eine Minderheit über eine Mehrheit herrscht zugunsten der Minderheit. Und in dem Sinne ist ja auch die bürgerliche Demokratie eine Diktatur. Wenn wir jetzt die bürgerliche Demokratie als Diktatur der Bourgeoisie bezeichnet haben, dann können wir umgekehrt als Diktatur des Proletariats ja auch eben den Begriff Diktatur positiv besetzen. Einerseits als Herrschaft der Mehrheit zugunsten der Mehrheit, mit dem Ziel der Aufhebung aller Herrschaft, aber dann kommt bei Lenin als eine durch keinerlei Gesetz, keine Regeln begrenzte Herrschaft. Und da haben wir dann wieder den politischen Diktaturbegriff. Das heißt, diese Unklarheit im marxistischen Diktaturbegriff führt zu einer vorschnellen Verabschiedung bürgerlicher Rechtsstaatlichkeit, einer Gleichsetzung derselben mit Diktatur. Und dann kann man selber, ne, weil sowieso ja alle rumsurgen, ne, alles ist Diktatur, dann kann man auch selber Diktatur machen. Und das ist ein sehr zentrales, auch begriffliches Problem in marxistischen Diktaturbegriffen gewesen. Auch in den 20er, 30er Jahren, auch bei Max Adler, der ein sehr wichtiges Buch geschrieben hat, die Staatsauffassung des Marxismus, auch bei Arkadi Gurland, Marxismus und Diktatur. Das sind alles durchaus reflektierte Positionen, aber die geben dann doch sehr schnell diesen Gedanken bürgerlicher Rechtsstaatlichkeit auf. Wobei man bei Lenin jetzt sagen muss, wir machen ja keinen Lenin-Workshop heute, aber es lohnt sich wirklich, dieses Buch mal zur Hand zu nehmen. Das ist nicht so dick, das sind so 100 Seiten oder sowas oder 80. Und man muss immer sehen, Lenin hat das Buch Anfang 1917 geschrieben. Das heißt also, noch bevor das richtig losging da. Ja, also, und das ist im Prinzip eine Art Streitschrift, um Einfluss zu nehmen auf die Pragmatik. Der Lenin war ein Pragmatiker, das hat mit Schmidt oder sozusagen mit den Theorien gar nichts zu tun. Lenin wollte eine pragmatische Handreichung dafür, wie man verdammt nochmal einen Staatsstreich macht. Ja? Also wie soll das funktionieren? Und das ist deswegen ganz hilfreich, weil der Lenin versucht, also jedenfalls so wie ich es gelesen habe, auch die englischen und marxischen Topoi jetzt so zu verwenden, dass er weiß, naja, also wenn wir da eine Aktion starten, dann ist klar, wir können das ja nicht ins Chaos laufen lassen. Also es muss ja irgendwie nachher weitergehen. Also Lenin sieht das Problem, dass er zwar eine politische Agenda hat, dass er weiß, Gesellschaft muss schon gestaltet werden. Und das machen wir schon, aber wir müssen eine Idee haben, wie es nach dem Putsch losgeht. Ja? Und das Buch oder dieses Büchlein ist deshalb so interessant, weil er überlegt, wie geht man also mit dem Begriff der Diktatur um, der Diktatur des Proletariats. Was heißt Absterben des Staates oder Absterben des Rechts? Und da werden so, das wird so ganz vorsichtig, naja, irgendwann schon, ja, und so weiter. Also Stalin hat später Lenin mal so interpretiert und gesagt, ich glaube, in den 30ern, als diese ganzen Prozesse waren, als er gesagt wurde, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Absterben des Staates? Und da hat Stalin gesagt, naja, das Problem ist, solange es Feinde des Kommunismus gibt, kann er nicht absterben. Das heißt, wir müssen erst alle Feinde vernichten und dann sterben sie ab. Und das Problem ist, dass keiner weiß, wann die letzten Feinde weg sind. Ja? Das heißt also, es ist sozusagen eine selbstreferenzielle Geschichte. Ja? Und da merken Sie dieses schwierige Potenzial, was in diesen Begriffen drinsteckt und die man politisch, pragmatisch im Grunde nach jeder, also ideologisiert, das ist quasi das ideologische Programm einer Staatsdiktatur dann bei Stalin. Ja. Weitere Fragen? An der Stelle noch ein kleiner Appell. Bei Veranstaltungen dieser Art und anderen Veranstaltungen melden sich häufig überwiegend männliche Personen. Also ihr dürft euch auch gerne melden, aber wir würden uns sehr freuen, wenn auch Fragen von Personen bekommen, die sich als weiblich betrachten oder so erscheinen. Hoffentlich habe ich jetzt nicht alle Fragen ertränkt. Okay. Danke. Ich habe zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen, aber und ich würde gerne, also es gibt ja noch einen anderen Begriff des subjektiven Rechts, irgendwie, der mehr so aus dem Rechtspositivismus kommt oder so, dass man einfach sagt, das ist einfach nur eine Klagemöglichkeit. Also das ist eigentlich nur, es gibt irgendwie, es gab früher objektive Rechte der Leute und dann hat der Staat irgendwie gemerkt, dass es gibt da ein Durchsetzungsdefizit irgendwie und er stellt sich jetzt selber jemanden gegenüber, der das einklagen kann, damit das irgendwie durchgesetzt wird und sozusagen das Rechtssubjekt als Agent der Rechtsordnung. Und das wäre meine Frage, wie das sozusagen in diese Menke-Geschichte reinpassen würde, weil mir erscheint das eigentlich auch ziemlich plausibel. Und daran anschließend finde ich gerade diese Entwicklung ganz spannend, dass irgendwie Leute eben so strategische Prozessführung machen und da ihre subjektiven Rechte geltend machen, aber sozusagen im Interesse der Allgemeinheit irgendwie, also Klimaklagen gegen die EU oder so, aber sozusagen im eigenen Namen. Und ob man da nicht das sozusagen bezeichnen könnte als, okay, sie nehmen da diese eigentlich ihnen passiv zugeschriebene Rolle des Agentens der Rechtsordnung irgendwie an und machen damit aber selber dann aktiv was. Und ob man das sozusagen auch im Sinne von Menke jetzt irgendwie dann doch irgendwie so lesen könnte, dass sie da sozusagen die subjektiven Rechte politisieren, ohne sie aufzulösen. Aber dann bewegen sie sich halt wieder nur in den Rahmen im Rahmen der Rechtsordnung sozusagen. Also das ist ein guter Hinweis. Also die Klagemöglichkeit, normalerweise die Klage, also die Umstellung von der Aktio auf die Klage hat irgendwann am Ende des 19. Jahrhunderts, jedenfalls in Deutschland stattgefunden, Winscheid und Konsorten. Aber der Hintergrund ist, dass selbst die Klage, also es gibt, die Juristen beziehen sich heute nach wie vor noch auf ein Standardwerk von Jelinek, der eine Statuslehre entwickelt hat. Und diese Statuslehre kennen wir heute noch, wenn wir sagen, Status Activus ist sozusagen der Teilhabestatus. Ich kann wählen gehen und so weiter. Status Passivus, ich muss gar nichts machen und so weiter. Das hat er so Ende des 1890 entwickelt. Und da geht es unter anderem auch um die Klagemöglichkeit. Und Klagemöglichkeiten heißt aber zunächst mal das Einräumen eines bestimmten Dürfens, einer Erlaubnis. Das heißt, das Recht erlaubt mir, bestimmte Sachen zu machen. Ich darf klagen, wobei der Jelinek das zunächst mal nicht so verstanden hat, dass man, wie wir heute, Verfassungsbeschwerden machen können oder was auch immer. Ja? Sondern die Klage war zunächst mal inter partes gedacht, also partikular zwischen zwei Parteien. Zum Beispiel, du hast mir das Geld für das Buch nicht gegeben, was ich verkauft habe und so weiter. Ja? Und wie weit kann so eine Klage gehen? Aber, und das ist völlig richtig, die Frage wäre, kann man das Modell ausweiten? Es gibt in Berlin ja eine Gruppe, die haben sich ja zum Ziel gesetzt, wir sammeln Anliegen von Leuten, die sagen, wir haben ein Problem und das wollen wir gerne vor das Verfassungsgericht bringen. Und das ist eine Gruppe von Juristen, die sagen, okay, wir werden das jetzt gar nicht mal über den Normalweg machen, sondern wir gucken mal, ob wir das gleich zusammenbinden können und dann gleich ans BVFG kommen, jetzt Erschöpfung des Rechtswegs hin oder her. Das heißt, was man versucht, ist, man vergesellschaftet das Klageinteresse. Man vergesellschaftet die Klageansprüche und versucht dadurch eine Bewegung reinzubringen, indem man sagt, also die Leute würden es wahrscheinlich nie schaffen oder in den seltensten Fällen beim Bundesverfassungsgericht zu landen. Aber was wir jetzt machen werden, ist, wir werden im Grunde das funktionalisieren. Wir schauen einfach, ist das, könnte das erfolgreich sein, wenn man das zum Beispiel mehrere Klagen zusammenbündelt und dann quasi mit voller Kraft reingeht und quasi das Rechtssystem von innen aufbricht. Normalerweise würde das absterben in der zweiten Instanz, aber jetzt sozusagen knallt man das mal durch. Und das empfinde ich tatsächlich als eine Form, in der man quasi das subjektive Recht von innen aufbricht, indem man sagt, natürlich hat man eine Klage, man darf klagen, selbstverständlich, ist ein sozusagen ein zentraler Bestandteil des subjektiven Rechts. Aber in der Form, wie es dann gemacht wird, war es nicht vorgesehen. Das heißt, man bricht das Interesse so weit auf, dass man sagt, wir politisieren jetzt die Form des Umgangs, sei es zum Beispiel bei der Umwelt. Es gibt verschiedene Klagen, das war auch schon bei dem Dieselskandal, war das schon so, dass man das versucht hat. Und jetzt gibt es andere Debatten, bei denen man das wieder versucht. Und da würde ich sagen, das bricht anders, als wenn man jetzt sagt, naja, du klagst halt. Das bricht in der Tat möglicherweise die Form des Rechts auf. Ja, ob das gelingt und wie das funktioniert, weiß ich nicht. Und man könnte sich auch überlegen, wie ist das zum Beispiel mit NGOs? Ja? Also wie sortieren sich NGOs, die ja zum Teil tatsächlich auf Rechtsform angewiesen sind, aber wir wissen das genau gerade in der Migrationsfrage. Und deswegen, da finde ich das sehr interessant, ja? Sich da mal anzuschauen, das müsste man rechtstheoretisch nochmal genauer machen. Ja? Also was passiert eigentlich? Was machen die da? Ja? Also wie nutzen die bestehende Konzeption des Rechts, um gleichzeitig das Recht über sich hinaus zu treiben, ja. Freilich auch mit großen Problemen, die Leute, wie zum Beispiel dieser eine Kapitän, der da in Italien festsitzt, dann haben unter Umständen. Ne? Dazu, das würde ich vielleicht noch kurz erklären für Nicht-Juristinnen unter uns, weil ich mir vorstellen kann, dass das nicht jedem klar ist. Also subjektive Rechte sind der jurastudierenden Person schon ab dem ersten oder zweiten Semester bekannt und das bedeutet, prozessual sozusagen, dass nicht jeder sich über alles gerichtlich beschweren kann. Also wenn ich eine rassistische Polizeikontrolle im Rabet beobachte, dann kann ich nicht dagegen klagen, dass die so stattgefunden hat, sondern das kann dann eben nur die betroffene Person tun, weil sie dann in ihrem subjektiven Recht, beispielsweise aus Artikel 3 Grundgesetz, Gleichheit verletzt ist. Nur kurz zur Erläuterung. Hier war, glaube ich, eine Frage. Nee, sah nur so aus. Weitere Fragen? Ansonsten müssen wir das auch nicht überstrapazieren. Nee, es ist aber jetzt halt ich habe noch eine gefunden. Wunderbar. Also es ist nicht so eine ganz konkrete Frage, sondern ich wollte nochmal diesen Urteilskraftbegriff problematisieren. Also ich kann voll verstehen und finde es auch gar nicht so abwegig, das als Axiom vorauszusetzen, um eben so Fremdführungsnotwendigkeit nicht annehmen zu müssen. Dann stellt sich mir jetzt die Frage, ob die bei Menke irgendwie dann auch als rein nur als Form vorgestellt wird, die irgendwie allen gleichermaßen zukommt. Jeder hat Urteilskraft. Was soll das dann eigentlich sein? Also weil Urteilskraft ja doch immer als immer mit Inhalten gespeist ist, also aus ganz verschiedenen kognitiven Fähigkeiten und auch anderen, was auch immer, unseren Weltbezügen konstituiert sich die Urteilskraft. Und ob das dann überhaupt eine Lösung ist, weil doch erstmal eine Gesellschaft eingerichtet werden müsste, in der Voraussetzungen geschafft werden, die ermöglichen, dass alle Beteiligten gleichermaßen befähigt sind, ihre Urteilskraft frei zu entwickeln. Und welche Inhalte sollten da reingespeist werden, damit es dann eine gute Gesellschaft ist? Gute Frage, vielen Dank. Also der Ansatz ist zunächst mal, Menke sagt ja, das ist ein, also die Urteilskraft ist eine schwierige Angelegenheit. Ja? Die Urteilskraft ist, deswegen ist die auch kommt das bei Kant schon in der Ästhetik vor, im Sinne von Ästhesis, von Wahrnehmung. Urteilskraft ist also nichts, was rein, anders als sozusagen die rein abstrakte, also wenn man jetzt mal die praktische Urteilskraft nimmt oder die Kritik der reinen Vernunft, ist die Kritik der Urteilskraft als ästhetische Form, als Wahrnehmung etwas, wo er sagt, diese Urteilskraft hat jeder. Es gibt keinen, der sie nicht hat. Es gibt mehr oder weniger Urteilskraft und Urteilsvermögen. Aber, und es ist vor allem etwas, das von der Sinnlichkeit der Person ausgeht, also von dem Materialistischen. Das heißt, das ist immer so ein Versuch, den Materialismus nochmal stark zu machen in der Form des gemeinschaftlichen politischen Urteilens. Dass Menke sagt, aus dieser gemeinschaftlichen Form des Urteils, es geht also auch nicht um das Individuum, also die pappt sich nicht hier oben drauf und dann rennen wir alle so mit dem Schild Urteilskraft rum. Das ist genauso wenig wie bei der Menschenwürde, sondern es ist so, dass man die Urteilskraft etwas verstehen muss, die sich aus den Praktiken, aus den gemeinschaftlichen Praktiken ergibt oder dadurch überhaupt die Emanzipationskräfte entstehen. Die Inhalte entstehen durch die Art und Weise der Lebensform, innerhalb derer ich mich bewege. Und darin kommt das Problem zustande, was wir am Anfang nochmal hatten. Also Menke hat einen ganz emanzipatorischen Begriff der politischen Urteilskraft. Also das ist in der Tat Hannah Arendt, wenn man das kann man aber auch anders sehen. Ja? Also es gibt unglaublich viele Vorstellungen, wie man politisiert, das wissen wir ja alle. Ja, und das Problem ist eigentlich, wie stabilisiert man eigentlich einen Urteilskraftbegriff, der emanzipatorisch sein kann und sich gegen andere Projekte, die regressiv sind, behauptet. Das ist überhaupt nicht trivial. Ja. Und darauf gibt es meines Erachtens keine Antwort in dem Buch, weil, glaube ich, Christoph Menke sagt, also in vernünftige Form des menschlichen Zusammenlebens kann es nur dadurch geben, dass wir uns alle eine Urteilskraft zugestehen, ein Urteilsvermögen zugestehen, indem wir uns als Freiheitliche ernst nehmen. Also wir sind Freie. Und in dem Augenblick, wo wir regressiv werden, nehmen wir die Freiheit des anderen auch gar nicht mehr ernst. Und das ist Menkes Argument. Menke sagt immer, sämtliche anderen politischen Theorien, regressive Theorien, Schmidt und so weiter, die sind alles andere, aber die sind nie freiheitlich. Und wenn wir irgendwas schaffen müssen in diesem Land, dann ist es eine freiheitliche Urteilskraft zu haben, die uns dann solche Lebensformen ermöglicht und nicht das Gegenteil davon. Ja? Nur ob das funktioniert und ob die Urteilskraft dann, und da würde ich sagen, haben Sie mit der Nachfrage völlig recht, also ob das mit dieser Konstruktion von Nietzsche herkommt, klappt, also nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Also ich finde es in der Sache eine spannende Idee, mit der Urteilskraft zu arbeiten. Ja. Also ich glaube, dass die was hergibt. Ob das so funktioniert, wie es Menke macht, weiß ich nicht. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass natürlich bei Hannah Arendt auch dieses zentrale Problem da ist. Ne? Also Arendt hat ja die falsche Diagnose. Durch Auschwitz sind alle moralischen Kriterien der Moderne sozusagen zu Schanden geworden. Wir haben eine moralische Krise der Kriterien. Deswegen können wir nicht mehr Urteilskraft anwenden im Sinne einer Anwendung bestehender Kriterien auf konkrete besondere Fälle, weil uns die allgemeinen Normen verloren gegangen sind. Ich halte das für vollkommen falsch, aber das ist eine andere Frage. Was ist jetzt Ihre Antwort darauf? Die Antwort darauf ist, Urteilskraft, die andere Variante der Urteilskraft dagegen stark zu machen, nämlich die, aus besonderen Fällen allgemeine Kriterien zu entwickeln, die aber jetzt bezogen auf Kants Ästhetik, sagen wir mal, nicht allgemein sind im Sinne von universell, aber doch nicht bloß willkürlich. Und das Problem bei Arendt ist, dass sie dann mit diesen ganzen kantischen ästhetischen Begrifflichkeiten, die bei Kant schon nicht besonders klar sind, arbeitet, um daraus ein Verfahren zu entwickeln, das gar kein Verfahren sein soll, um allgemeine Normen hervorzubringen, die uns retten vor dem Nihilismus. Und das Problem ist, dass Arendt dann da an Kant anknüpft und sagt, ja, das heißt, ich muss verschiedene Standpunkte wahrnehmen, ne? Also verschiedene Standpunkte der Menschen wahrnehmen, die muss ich berücksichtigen, um wirklich ein politisches Urteil zu fällen. Das Problem ist nur, dass die Gewichtung dieser Standpunkte schon voraussetzt, dass ich ein Kriterium habe, nach dem ich gewichten kann, naja, der Standpunkt des Nazis ist eben einer, den ich nicht berücksichtige, wenn der ein Bedürfnis hat, irgendwelche Menschen rassistisch umzubringen, während ich andere Kriterien berücksichtige. Genau das, was Arendt dadurch entwickeln will, muss immer schon vorausgesetzt sein, nämlich ein Kriterium der Abwägung der einzelnen Standpunkte. Und deswegen ist dieser Urteilskraftbegriff, der ist sehr populär in der gegenwärtigen Theorie des Politischen, weil diese Theorien des Politischen sagen ja, vorgegebene Verfahren, nein, sondern Aufbrechen vorgegebener Verfahren. Das machen die mit Moral genauso. Und Arendt hat das ähnlich gemacht. Und die Frage ist aber, ja, was setzen wir an die Stelle der vorgegebenen Verfahren? Seien sie moralische Verfahren, seien sie rechtliche Verfahren? Und ich muss zugestehen, dass bei allen Theorien aus diesem Spektrum, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, von Arendt bis Laclau, Mouffe und anderen, da nichts rauskommt. Die geben uns nichts. Die geben uns keine Moral. Die einzige Moral, die diese Theorien dann letztlich haben, sind, es ist gut, wenn es Konflikt gibt und gut, wenn bestehende Institutionen aufgebrochen werden. Mehr nicht. Und das halte ich für hochproblematisch. Das wäre alles gar nicht so relevant, wenn diese Theorien nicht so unglaublich populär wären.